80s Leute, Etzel erreicht's mit den Filmen, die wo nicht aus den 80ern sind. Heute reden wir über Runaway, Spinnen des Todes aus dem Jahr 1984. Und bei mir ist mal wieder der großartige Lotso. Hallo Lotso. Hallo lieber Drachennerd. Und wie immer heißt es bei uns, gedrollt wird nett. So, Etzel erreicht's aber mit den Referenzen. So, warum kamen wir eigentlich auf die Idee, über diesen Film zu sprechen? Weißt du das noch? Ich weiß das tatsächlich noch. Und zwar, erstens hatten wir seit Ewigkeiten die Idee, einen Tom Selleck-Podcast zu machen. Das stand am Anfang. Und eigentlich hatte ich dir anfangs ja vorgeschlagen, komm, lass mal einen Podcast machen zu Höllenjagd bis ans Ende der Welt. Weil eifrige Filmnerds werden das wahrscheinlich wissen. Für die Rolle des Indiana Jones war anfangs nicht Harrison Ford, sondern Tom Selleck vorgesehen. Das hat aber nicht hingehauen, weil Tom Selleck sich last minute entschieden hat, doch lieber Magnum zu drehen. Und dass er mit der Rolle eher groß rauskommt. Und dadurch ist dann so Harrison Ford last minute noch in die Rolle gerutscht, weil er quasi die Screenstests dafür gemacht hatte. Und dann haben sie gesagt, okay, der macht das so gut, den lassen wir drin. Und diese Absage an Indiana Jones hat Tom Selleck ein bisschen geprägt und ihm sehr wehgetan. Und der ist da später immer wieder drauf zurückgekommen. Es gab, glaube ich, eine Magnum-Folge, die so ein bisschen Tribut an Indiana Jones war. Und er hat halt diesen Abenteuerfilm gedreht in den 80ern namens Höllenjagd bis ans Ende der Welt. Und da ich ja diese Hintergrundgeschichte fand, ich es witzig, ey, lass mal einen Indiana Jones-Rip-Off mit Tom Selleck gucken. Und da hattest du überlegt und gesagt, ja, vielleicht können wir ja noch was anderes mit Tom Selleck besprechen. Und da habe ich gesagt, ich könnte dir noch Runaway anbieten. Und deine Reaktion war, ja, machen wir. Ja, in der Tat, weil wenn man mal so auf die Filmografie von Tom Selleck schaut, die ist jetzt nicht sonderlich Science-Fiction-lastig. Und die ist eigentlich mehr so sonderlich gar nichts lastig. Das ist eine sehr überschaubare Filmografie. Das kommt noch hinzu. Jedoch für mich als großer Freund von Filmen der 80ern und auch von Filmen, die eine gewisse Science-Fiction-Thematik haben, kam mir dieser Film sehr gelegen. Und ich muss zugeben, ich habe ein gewisses Faible für diesen Film, auch wenn er jetzt nicht so das stärkste Storytelling hat, um das jetzt mal milde auszudrücken. Runaway könnte man so, ja, ich meine, 1984, das war ja halt auch schon so der große Boom, wo dann eben halt viele Stop-Motion-Elemente in Filme mit eingeflossen sind. Ich meine, Terminator ist ja das prominenteste Beispiel, was so in diese Riege fällt, Action mit Science-Fiction zu vermischen, wo dann irgendwo eine gewisse Maschinen- bzw. Roboter-Thematik mit aufkommt. Und in Runaway, das hat halt auch so eine, ja, wie soll man sagen, eine futuristische Vision gehabt, auch wenn man dem Film eigentlich in jeder Szene merkt, dass die da jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt haben, das großartig futuristisch darzustellen. Außer, dass in deren Zukunftsvision eben halt das Leben von Robotern schon bestimmt wird, weil dort auch schon Roboter im Haushalt helfen, Roboter werden auf dem Bau werden sie eingesetzt oder eben halt auf einer Farm werden Roboter eingesetzt, um irgendwelche Rodungsarbeiten zu machen. Und ich finde, das ist eigentlich eine interessante Thematik. Und dieser Film, ja, der lebt eigentlich davon. Also hätte man da sich irgendwie was anderes einfallen lassen für diesen Film, wäre er jetzt nicht so. Ja, ich meine, ich habe es schon angeschnitten. Der Film hat jetzt nicht das beste Storytelling, aber aufgrund, wenn man so ein bisschen Faible für, sage ich jetzt mal, diese Elemente hat, kann man dem Film was abgewinnen. Und dieser Film stammt aus der Feder von Michael Crichton, den werdet ihr kennen, wenn ihr Jurassic Park mögt. Und vor allem Westworld, den er auch schon, Michael Crichton hat den Film nicht nur geschrieben, er führt ja auch Regie, das hat er ja zuvor schon bei Westworld unter anderem gemacht. Das hier ist also tatsächlich der letzte große Sci-Fi-Film aus unter der Regie von Michael Crichton gewesen. Vollkommen richtig. Und ja, wo fangen wir bei diesem Film an? Ich möchte auch noch sagen, das ist tatsächlich der Film, den Tom Selleck gedreht hat, direkt nach Höllenjagd bis ans Ende der Welt. Und man merkt schon, dass er da die ganzen Vergleiche mit Harrison Ford ein bisschen leid war. Und dass er mal was ganz anderes machen wollte, dass man nicht mit Harrison Ford in irgendeiner Weise assoziieren kann. Und darum spielt er einen Cop in der Zukunft, der gegen Roboter kämpft. So ein Jahr nach Blade Runner. Nee, zwei Jahre sogar. Man muss aber auch fairerweise sagen, Runaway hatte, glaube ich, nicht so das Budget wie zum Beispiel Blade Runner, was man auch an vielen Stellen des Filmes merkt. Jedoch, ja, wir reden heute definitiv nicht über Blade Runner. Was aber ebenfalls interessant ist, jetzt mal, um mal von Tom Selleck mit wegzukommen, das ist tatsächlich die erste, beziehungsweise der erste Film, in dem wir Gene Simmons sehen als wirklichen Schauspieler. Und Gene Simmons ist in diesem Film der Antagonist. Und ich finde, für die Rolle hat es, also ich meine, klar, es ist, dieses ganze Acting ist cheesy, aber als Bösewicht, das hat mir getaugt. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst. Ich habe da einen Fun Fact für dich. Hast du zufällig gelesen, wie Gene Simmons diese Rolle bekommen hat? Nein, kläre uns auf. Michael Crichton hat ihn aufgefordert, ihn eine Minute lang so ausdruckslos wie möglich anzustarren. Und das hat Gene Simmons gemacht. Und Michael Crichton so, alles klar, bist bedrohlich, ich hab Angst, du hast den Bart. Jetzt ernsthaft? Ernsthaft. Ich bin Und ich habe auch gelesen, es gab am Set in Vancouver tatsächlich einen Cop, der Gene Simmons nicht wiedererkannt hat. Und der dann tatsächlich zur Crew hingegangen ist und gesagt, ey, der da sieht verdächtig aus, lass den mal entfernen vom Set. Wow. Wow. Und ja, wir sind eigentlich mit Erwartung rangegangen. Ja, wir reden heute ganz viel über Magnum und Tom Selleck. Und du hast schon andeuten lassen, dass Gene Simmons sehr cheesy in diesem Film ist. Und ich glaube, mittlerweile kann man sagen, Runaway ist dann doch eher die Gene Simmons-Show statt die Tom Selleck-Show. Naja, aber rollen wir das Ganze mal weiter auf. Ja, wie beginnt dieser Film Schnauzbart gegen Zunge? Das wäre der bessere Titel gewesen als Spinnen des Todes. Also, der Hauptcharakter wird hier von Tom Selleck gespielt, Jack Ramsey. Jack Ramsey ist ein Polizist. Oh, ich dachte, der wäre Fernsehkoch. Not that. It's frozen. Oh Mann. Ja, gute Laune heute. Konzept gebracht. Okay, aber fang an. Ich kann dir auch schon ein Stichwort geben. Ganz Magnum-like fängt dieser Film in einem Hubschrauber an. Ja, aber der nicht von DC geflogen wird. Das ist vollkommen richtig. Aber ich finde, diese Szene ist nicht sonderlich relevant für diesen Film, meines Erachtens. Nein, du findest den Anfang nicht. Also ich finde, da kann man schon ein paar Sachen diskutieren. Tom Selleck wird ja vorgestellt als Cop, der für fehlerhafte Roboter zuständig ist. Mhm. Und er hat eine ganz neue Partnerin. Da habe ich vergessen, wie sie heißt. Seine Partnerin heißt Thompson. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Vorname ist. Auf jeden Fall wird sie gespielt von Cynthia Rhodes. Die man kennt aus Flashdance und Staying Alive und Dirty Dancing. Und außer diesen vier Filmen hat sie gar nichts gemacht. Wenn du tanzen kannst, kannst du auch einen Polizisten spielen. Macht doch Sinn. Wir müssen uns einen Namen für diese Polizistin einfallen lassen, weil sonst kommen wir nicht durch den Plot. ein sehr wichtiger Charakter. Auf jeden Fall, sie fängt neu an, sie sind jetzt Partner und er führt sie dann halt ein in seinen Job. Und im ersten Auftrag, den sie haben, dreht halt auf einer Farm so eine Art Mini-Traktor-Roboter durch. Und das findest du irrelevant, so quasi wie wir vorgestellt werden in diese futuristische Polizeiarbeit, Tom Selleck also, gegen die Roboter? Also ich sag's dir ganz ehrlich, also wenn man schon mit der Prämisse rangeht, so ein futuristisches Setting, da will ich jetzt nicht sehen, dass ein Roboter auf einer Farm irgendwie durchdreht. Da hätten sie direkt auf der irgendwie in der Großstadt irgendwie das Banken irgendwie durchdrehen, weil die Roboter Scheiße bauen oder so. Aber doch nicht auf einem fucking Feld. Hier ist das Ding. Ich habe diese Szene gesehen und ich hatte instant die ersten ganz großen Fragezeichen. Cynthia Rhodes ist bei ihrem ersten Einsatz und jagt halt diesen Mini-Roboter auf einem Farmfeld. Und sie macht das, indem sie auf den Roboter zugeht. Also das ist echt so ein ganz kleines Schrottteil. Alle Roboter in dem Film sehen mega schrottig aus. Quasi, als würden sie auf Tatooine von den Jawas verkauft werden. Und sie rennt halt auf diesen Roboter los, hält ihn hoch und der Roboter wehrt sich natürlich. Also da ist so eine kleine Explosion und sie verletzt sich und geht zu Boden. Und dann schwenkt die Kamera zu einer Gruppe Feldarbeiter, die Cops gerufen haben wegen dieses Roboters. Und die lachen die Polizistin gnadenlos aus. So. Da will ich unseren Roboter reparieren hier. Frauen. Tom Selleck ist also dafür zuständig, diesen Roboter unschädlich zu machen. Und das ist vorher schon gesagt worden, Tom Selleck ist ein absoluter Programmierexperte. Und darum entschärft er diesen Roboter auch, indem er sich draufwirft und ihn zum Explodieren bringt. Also klassische Programmiererarbeit. Und das Ding ist, dadurch fliegt das Scheißteil halt in die Luft. Und das ist auch halt so ein Ding in diesem Film. Tom Selleck soll ja eigentlich nur Schalter drücken und die Kack-Roboter unschädlich machen. Aber Tom Selleck hat da irgendwie keinen Nerv für und jagt jeden Roboter grundsätzlich in die Luft und kriegt dann Ärger deswegen, weil das nicht sein fucking Job als Polizist ist. Und er macht also diesen durchdrehenden Roboter unschädlich, bringt das Teil zum Explodieren, kommen wieder die Feldarbeiter und fangen an zu meckern deswegen. Was sind das für fucking undankbare Mixer? Weißt du, du siehst diese Szene und du weißt, alles klar, hier macht überhaupt keinen Sinn. Nichts macht mehr einen Sinn. Aber den Sinn, den können wir in einer späteren Szene erklären. Da will ich dir dann auch erklären, warum die Farmarbeiter gesagt haben, nee, machen wir nicht. Aber ich würde einfach sagen, lassen wir mal von dieser Szene dann wegkommen. Nein, es gibt nämlich noch was ganz Wichtiges plot-wise. Denn okay. Die stellen sich halt danach vor, es gibt halt diesen Einsatz und die latschen noch ein bisschen zusammen. Und Tom Selleck hat eine Backstory. Und zwar ist er Cop gewesen in einer anderen Abteilung. Und er hat Mist gebaut. Denn er hat tatsächlich einen Gangster verfolgt, aber er hat dann herausfinden müssen, ach du Scheiße, ich habe Höhenangst. Und dadurch ist der Kerl ihm entwischt und hat angefangen, Leute umzubringen. Und Tom Selleck konnte ihn halt wegen seiner Höhenangst nicht unschädlich machen. Und deshalb wurde er quasi zu den Robotertrotteln in eine untere Abteilung versetzt. Und kommt dir diese Backstory irgendwoher bekannt vor? Da du nicht Stromberg meinst, welche Referenzen baust du ja gerade auf? Mit Höhenangst, verpasst einen Einsatz, muss sich zurückziehen, Leute sterben. Das ist Hitchcocks Vertigo. Stimmt. Das ist 1:1 aus Vertigo. Und ich sitze davor und denke mir, die haben Tom Selleck jetzt nicht die fucking Backstory von Jimmy Stewart aus Vertigo gegeben. Ich bin gerade schockiert, weil du einfach recht hast. Ja. Und das ist auch ein wiederkehrendes Thema, weil während Tom Selleck später ermittelt, kommt er immer mal wieder in Situationen, wo die Höhenangst ein bisschen mit reinspielt und man merkt halt, der eigentliche Bösewicht dieses Films ist Tom Sellecks Höhenangst und die muss er natürlich im Finale besiegen. Und einer der letzten Sätze dieses Films ist dann auch tatsächlich, ich glaube, ich habe keine Höhenangst mehr. Und ja, wenn ihr mal Hitchcocks Vertigo mit Spinnenrobotern sehen wolltet, das ist der Film für euch. Aber das Problem ist ja jetzt auch noch, weil er eben halt in dieser Abteilung sitzt. Er ist übrigens halt absoluter Programmierexperte, weil er nebenbei einen Programmiererkurs belegt hat. Und wir sehen Tom Selleck original in diesem Film kein einziges Mal programmieren, weil er jeden Scheißroboter in die Luft jagt. Was dann aber auch seinen Chief nicht sonderlich erfreut. So, Fun Fact, der Chief von Jack Ramsey, also von Tom Selleck, wird von G.W. Bailey gespielt. Und diesen kennt ihr als Lieutenant Harris aus der Police Academy. Und auch hier seht ihr einen sehr grantigen Vorgesetzten. Und G.W. Bailey ist hervorragend, weil er motzt immer die ganze Zeit Jack Ramsey voll und Jack Ramsey schnauzt ihn zurück, obwohl er sein fucking Vorgesetzter ist. Und das ist tatsächlich unglaublich passend, weil dieser Film hat ungelogen die lausigste Polizeiarbeit, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Das stimmt. Jeder Cop in diesem Film ist massiv unterbelichtet und baut die größte Scheiße, die er nur bauen kann. Und es ist egal, über welche Szene wir reden werden. Ich werde 100 pro etwas finden, wo die Polizei total Mist gemacht hat. Aber kommen wir zu dem nächsten Einsatz von den die beiden. Die Cops in der Zukunft beschäftigen geistige Medien. Du hast eine Szene, die aus dem Nichts kommt. Wo Tom Selleck auf einmal mit einem Medium redet, die Gene Simmons für ihn ausfindig machen soll. Ja, was dann aber auch dann zur nächsten Szene kommt, denn in einer nächsten Szene dreht, wie war das nochmal, war das jetzt ein Haushaltsroboter in der nächsten Szene? Ich konnte das gar nicht mehr. Ich glaube, so es war ein Haushaltsroboter, ja. Ja, und dieser Haushaltsroboter hat einen Kameramann umgebracht. War das nicht? Nein. Und zwar, er ist in einem Familienhaus durchgedreht und hat zwei Leute umgebracht. Irgendwie die Mutter und ich glaube ein älteres Geschwisterteil. Und bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich Huli gesagt, es gibt eine Szene, die möchte ich so massiv auseinandernehmen, weil an der Szene nichts fucking Sinn ergibt. Das ist die Szene, Huli. So, die werden nämlich gerufen, ein Roboter ist mit einem Messer durchgedreht, hat zwei Leute erstochen. Wie gesagt, Mutter und wahrscheinlich ein Kind oder ein Babysitter oder was das war, liegen draußen schon in Leichensäcken verpackt. Der Vater wurde evakuiert, aber es ist noch ein schreiendes Baby im Haus. Und jetzt haben alle Angst, dass der Roboter das Baby entdecken könnte. Und Tom Selleck wird halt gerufen, um den Roboter unschädlich zu machen und das Baby zu retten. Meine erste Frage an dich, Huli. Du siehst, wie Tom Selleck an den Tatort kommt und zuallererst die Leichen inspiziert. Es wurden die Leichen aus dem Haus evakuiert, die liegen präpariert im Vorgarten vor Tom Selleck und sind abholbereit. Sie werden auch, glaube ich, bald daraufhin abgeholt. Wer hat die Leichen aus der Wohnung geschafft und warum hat er das fucking Baby nicht mitgenommen? War es vielleicht der Roboter und hat er gesagt, ihr habt da die Scheiße? Also ich glaube nicht, dass der Vater tatsächlich mit zwei Leichen unter dem Arm da weggerannt ist, als der Roboter durchgedreht ist und angefangen hat, Leute zu erstechen. Es muss ein Cop im Haus gewesen sein. Er hat die Leichen aufgelesen, ist abgehauen, um nicht dem Roboter zum Opfer zu fallen, hat dann Tom Selleck gerufen und gesagt, ey Alter, da ist übrigens noch ein Baby drin, kümmer du dich mal um den Scheiß. Das ist also die Polizeiarbeit in diesem Film. Wie ihr schon merkt, also wie schon angedeutet, das Storytelling ist jetzt nicht so die Stärke des Films. Aber man muss aber auch sagen, die Roboter sind auch ein bisschen scheiße. Ich glaube, die Roboter haben diesen Film geschrieben. Weil die Roboter, die erinnern mich ja irgendwie immer an die Stormtrooper. Weil irgendwie die treffen selten. Ja, erstens das. Wie gesagt, ich habe eben die Jawas auf Tatooine erwähnt. Und erinnerst du dich an diesen einen Schrottroboter, den Luke kauft und der sofort explodiert und auf den Boden fällt? Ja. Das sind die Roboter in diesem Film. Alle. Ohne Ausnahme. Vor allen Dingen, das Kuriose ist, das Design hat man sich sehr davon abgekupfert, möchte ich jetzt mal behaupten. Also Michael Crichton hat tatsächlich gesagt, dass die Intention war, sich von anderen Sci-Fi-Filmen stark abzugrenzen und dass die Roboter wirklich alle sehr simpel und schrottig aussehen sollten, damit es ein realistischeres Feeling hat. Und damit man nicht denkt, oh, das ist jetzt so 200 Jahre in der Zukunft, sondern mehr so, das ist 10 Jahre in der Zukunft. Und da habe ich übrigens auch so IMDb-Fakten lustige gelesen. Wenn man an einer Stelle wird halt die Polizeiakte von Jack Ramsey gezeigt und da ist sein Geburtsdatum und sein gegenwärtiges Alter und wenn man das errechnet, findet man heraus, dass dieser Film im Jahre 1991 spielt. Also knapp 7 Jahre in der Zukunft. Es sollte halt nicht zu zukünftig sein, weil der Gedanke war hier tatsächlich, die Sachen sind schon in der Entwicklung und es ist halt alles noch nicht so ganz ausgereift. Womit wir dann aber auch dann eben halt so zum Wesentlichen kämen, weil Tom Selleck hat es ja dann auch irgendwie geschafft, diesen Roboter auszuschalten. Moment. Ich hab gesagt, ich hab Fragen, Uli. Ich hab nämlich schon gesagt, der Vater hat es lebend rausgeschafft. Und Tom Selleck spricht natürlich mit dem Vater, weil er will wissen, was ist da los? Und der Vater stammelt und gibt nur sehr kryptische Infos. Und als dann die Meldung herauskommt, dass der Roboter das Messer gegen eine Knarre eingetauscht hat, weil er fängt irgendwann an, durch das Fenster auf die Cops zu schießen. Was Roboter so machen? Diese Roboter können alles. Also, die Dinger haben echt so ganz komische Greifarme. Ich habe keine Ahnung, wie sie einen Abzug bedienen sollen, aber diese Roboter können Knarren bedienen. Und Messer. Ich sehe da überhaupt nichts falsch dran. Der Vater wird da zur Rede gestellt. Warum hat der eine Knarre? Wie kommt da eine Knarre ins Haus? Und der Vater sagt, er hat ihm eine Knarre gegeben und er ist ganz entsetzt. Und er haut mitten vom Tatort ab. Tom Selleck, Polizist, verhört einen Mann, der auf eine Frage nicht antwortet, abhaut und weder Tom Selleck noch die 20 Bullen um Tom Selleck rum machen auch nur die leiseste Anstalt, den Typen aufzuhalten. ach, ja, der ist gerade durchgedreht und haut ab. Oh, kann ja mal passieren. Ist ja auch der Stress in so einer Situation. Ja, ich meine, da sind alle erschrocken. Aber niemand rennt ihm hinterher, niemand hält ihn fest, niemand stellt sich ihm in den Weg, der haut einfach in die Nacht hinein, obwohl ganz offensichtlich ist an dem Punkt, dass da was nicht stimmt. Und ja, genau, die fangen an herauszufinden, dass der Roboter eine Knarre hat, weil sie eine Aufklärungsdrohne, also man sieht ja tatsächlich, die sehen unseren Aufklärungsdrohnen nicht sehr unähnlich. Die wird halt zuerst ins Haus geschickt und dann vom Roboter plötzlich angeschossen. Das war's. Aber ich bin immer noch nicht fertig, denn Tom Selleck kommt an den Tatort und er muss natürlich erstmal die Lage überblicken. Und an diesem Tatort bei den Bullen ist die aufdringlichste Reporterin, die ich jemals gesehen habe. Oh ja, die hat mich auch richtig genervt. Weißt du, Tom Selleck versucht da seinen Job zu machen. Es ist ein Mordtatort, der abgesperrt ist. Und die Frau schaltet sich überall ein, hält das Mikro voll auf die internen Polizeibesprechungen und sagt, ja, die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu erfahren. Nein, hat sie nicht. Warum stellt sich kein Cop dieser fucking Reporter-Tusse in den Weg? Die kommt mit jeder Scheiße durch. Es gibt später eine Szene, da ist sie wieder dabei. Und Tom Selleck ist sichtlich genervt und will endlich seinen Einsatz haben. Und der Chief sagt halt nur, ey, Moment, Ramsey, du bist gerade übrigens live im Fernsehen. Und niemand hält die auf. Und das geht dann so weit, Tom Selleck soll halt dieses Haus infiltrieren, wo der Killerroboter ist. Und es ist entscheidend, und das wird gesagt, es ist entscheidend, dass er leise ist und nicht gespottet wird. Und die Reporterfrau schickt eiskalt ihren Kameramann hinterher. Mit Blende voll an, Kameramann darf mit einen Tatort. Wo ein bewaffneter Roboter drin ist. Ich meine, ja, ich meine Berufsrisiko. Und kein Cop geht dazwischen und sagt, hallo, bist du bescheuert? Das ist ein Tatort, da darfst du nicht rein. Nö, ach ja, wenn der Kamera rein will, kann er ruhig machen. Hauptsache, wir müssen da nicht rein. What the fuck? Was geht mit den Nachrichtenteams in diesem Film? Stell dir vor, du schaltest morgens die Nachrichten ein, du hast einen Live-Bericht vom Mörder-Tatort, der Kameramann wird den Cops beigestellt, um den Mörder zu stellen. Und du bekommst alle internen Polizeibesprechungen mit, in denen aktiv besprochen wird, wie du den Mörder stellst. Die helfen sämtlichen Killern doch. Es gibt einen Pressekodex, dass die Presse genau den Scheiß eben nicht machen darf. Was geht hier ab? Warum geht der Scheißkameramann mit voller Blende hinter Tom Selleck her, der gerade noch sagt, ich darf nicht gesehen und gehört? Ja. Ja. Und Tom Selleck, mega geiler Programmierer, den wir nie beim Programmieren sehen. Also dieser Film hat sehr, sehr viel Scheiß vorhersagen können, die wir heute tatsächlich haben, vor allem in der Polizeiarbeit. Ich habe es eben schon gesagt, sehr realistische Aufklärungsdrohnen, wie ich finde. Aber Tom Selleck kann sich nicht aus der Ferne in ein Gerät programmieren und es hacken. Das ist irgendwie nicht drin. Es gibt keine Fernsteuerung in diesem Film. Er muss tatsächlich immer mit der Knarre auf einen Roboter ballern, damit das Scheißding ausgeht. Ja, aber da hat sich der Programmierkurs doch gelohnt. Ja, aber weil er diesen Programmierkurs belegt hat weiß er auch genau, auf welche Stelle er schießen muss, damit die Platine zerstört wird. Das Einzige, wo wir Tom Selleck sehen, wo er tatsächlich sein Expertendasein als Programmierer ummünzen kann, ist, wenn er einen Roboter öffnet und einen Chip entfernt und sagt, dieser Chip gehört da nicht rein. Und das ist alles, was wir Programmierarbeit von ihm sehen. Immerhin. Also, ich meine, das zeichnet sich ja auch später aus in diesem Film. Dieser Film ist so doof. Dieser Film ist so kacke doof. Aber auch dafür, für diesen Dienst, den Tom Selleck erwiesen hat, bekommt er auch wieder von seinem Chief auf den Deckel. Ja, der Chef ist nie zufrieden. Weil alles, was Tom Selleck macht, ist nicht gut genug. Aber wir bekommen noch mehr Background zu Tom Sellecks Figur. Denn nach diesem Einsatz sehen wir tatsächlich, wie er nach Hause kommt. Und jetzt kommt das Pikante. Möchtest du über diese Szene reden? Wenn ihr jetzt denkt, Tom Selleck kommt nach Hause, seine Frau wartet auf ihn und ist total froh, dass er überlebt hat. Nein, er nimmt seine Kollegen mit. Natürlich freut sich der Nachwuchs, dass Tom Selleck da eben halt... ja, das ist wichtig. Tom Selleck ist alleinerziehender Vater. Ja, vor allen Dingen, es wird sich gefallen, weil im Fernsehen wurde ja gezeigt, die Heldentat von Jack Ramsey, also aka Tom Selleck. Und wer begrüßt ihn? Ein Haushälter-Roboter namens Judith. Judith? Bei mir ist sie Lois. Lois, Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich die Namen schon vertauscht. Auf jeden Fall, er wird begrüßt von einem fucking Haushälter-Roboter. Und die sorgt dafür, dass dann auch der Sohn immer auch seine Zähne putzt. Und dieser Roboter er ist so träge. Und vor allen Dingen auch so dumm programmiert. Und dass er auch Hallo? Auf jedes Wort eingeht. Lois ist mit Abstand der sympathischste Charakter in diesem Film. Sie erinnert mich so ein bisschen an Rosie von den Jetsons. Weißt du, dieser liebe Haushälterin. Oh, okay. Die alles macht, alles im Griff hat. Sie füttert. Aber Rosie hatte ein Gesicht. Ja, und aber sie hat eine weibliche Stimme. Also von der Art, wie sie aufgetreten ist. Also ich kann schon sagen, dieser Haufen Blech hatte ein bisschen Persönlichkeit, fand ich. Ein bisschen. Also wie er auch dem scheiß Blag von Tom Selleck nur Junkfood gegeben hat, weil er sonst nichts essen wollte. Es will nichts anderes essen. Ach komm, gib vor ihm Hot Dogs. Und meine Lieblingskleinigkeit, Jack Ramsey kommt nach Hause. Wie nennt ihn sein Roboter? Sergeant. Er kann auch zu Hause nicht den Titel ablegen. Aber auch hier habe ich eine kleine Frage für dich, Uli. In einem Haushaltsbattle, wer würde gewinnen? Lois oder Higgins? Nun, ich glaube, in dem Falle Lois. Ja, Higgins, setz doch die Dobermänner aus. Ich fand das halt so passend, weil ich wusste halt schon, Tom Selleck, irgendwann muss ich den Higgins-Joke bringen. Und dann hat er literally einen Higgins-Roboter zu Hause. Lois ist Higgins. Da sind wir uns einig, oder? Ja, schon. Aber es gibt halt noch eine wichtige Unterhaltung, als er den Sohn zu Bett bringt. Und da werde ich auch später drauf zurückkommen, denn der Sohn hat ja den Einsatz seines Dads live im Fernsehen angesehen. Ist ja nicht so, als hätte Tom Selleck sterben können. Das wäre das der verstörendste Tag seines Lebens gewesen. Ich habe gesehen, wie mein Papi im Fernsehen gestorben ist. Es kam ja anders und deswegen war sein Sohn ganz stolz. Ja, und er sagt, dann hast du keine Angst, also ich hatte auch keine Angst, bla bla bla. Und dann stellt er die entscheidende Frage. Papa, was machst du eigentlich, wenn Lois mal durchdreht? Und Tom Selleck guckt mega ernst in dem Augenblick. Sagt noch, mach dir keine Sorgen, das wird nicht passieren. Tritt aus dem Zimmer heraus, in den Flur und schaut Lois mehrere Sekunden lang ganz böse an. Daraus könnte man so einen schönen Loop machen. Ich habe mir an der Stelle gedacht, es ist ganz klar, was passieren wird. Jemand wird Lois hacken und programmieren und Lois fängt an, in dem Haus durchzudrehen. Das ist nicht passiert. Was soll also diese Szene? Ich kann mir vorstellen, dass die ursprünglich diese Pläne gehabt haben, aber dann irgendwie gesagt haben, so, ah, nee, wir wollen den Leuten ja nicht zu sehr Angst vor Robotern machen. Das kann ich mir bei Michael Crichton nicht vorstellen, weil Michael Crichton ist halt immer sehr, sehr zukunftsskeptisch und alles, was er macht, ist halt so, ja, was, wenn wir wissenschaftliche Erfolge haben, die dann total in die Hose gehen und dann haben wir Killer-Dinosaurier oder Killer-Roboter oder Killer-Roboter, weil Westworld und Runaway, weißt du? Ja. Und ich denke, wenn das der Sinn gewesen wäre, hätten sie das auch gemacht. Ich glaube, was sie zeigen wollten, ist, dass Tom Selleck irgendwie eine ganz harte Aversion gegenüber Robotern hat und allen grundsätzlich nicht traut. Denn es ist tatsächlich in dieser Welt so, die Roboter sind mit den meisten Aufgaben vertraut und jedes Mal, wenn ein Roboter was machen soll, geht das Tom Selleck übelst auf den Sack und sagt dann, dieser Roboter ist schon ein Jahr alt, ich mache das. Auch eine wichtige Szene, auf die wir später eingehen müssen. Aber den Haushalt macht er nicht, den Drecksack. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Dafür also, hat er jetzt die Partnerin, die er zu Hause einführt. Jack Ramsey ist Badass-Cop aber und hasst Roboter, aber lässt Roboter Drecksarbeit für sich machen, auch die Kindeserziehung. Ja, also es ist tatsächlich nur Lois für das Kind da. Und darum ist das Kind auch nichts außer fettige Nudeln den ganzen Tag. Und guckt seinem Papi im Fernsehen zu, wie er potenziell draufgeht. Pädagogik ist sehr wertvoll. Ja, wer wird das nicht gern machen? Morgens aufstehen und sagen, ah, heute könnte der verstörendste Tag meines Lebens werden. Aber, boah, was wir jetzt schon alles drin haben, ne? Das sind drei Szenen, die wir bislang besprochen haben. Alter Schwede. Der Film ist jetzt schon unrettbar doof. Ich muss aber sagen, ich kann diesem Ganzen was abgewinnen, aber nur wegen den Robotern. Am Anfang war ich fasziniert, weil alles mega dämlich war. Und das sind die ersten 20 Minuten, wo du wirklich Zeit hast, nachzudenken und dann denkst, das ist aber mega blöd, das ist mega blöd und das ist mega blöd. Und nach 20 Minuten kommt Gene Simmons und ownt den Film. Aber es gibt vorher noch ein paar Szenen. So, ich überlege gerade, wir hatten jetzt das Haus, er ist jetzt wieder zurückgekehrt. Jetzt kommt doch diese Szene, wo sie am Ermitteln sind. Ja, die sind im Polizeihauptquartier. Und nehmen den Roboter auseinander, den Tom Selleck in dem Haus kaputtgeschossen hat. Und das ist halt die Szene mit dem Chip, wo er sagt, dieser Chip gehört aber nicht her. Jemand hat mit diesem Roboter rumgespielt, da böse Chips reinprogrammiert. Das gehört da nicht dann hin. Dann filtern sie irgendwelche Aufnahmen und stellen. Nee, das kommt später. Das kommt später, weil die schauen sich halt diesen Chip an und in dem Moment, wo sie den Chip rausgenommen haben und ihn untersuchen wollen, geht der Chip in die Luft. Und du hast mitten im Polizeihauptquartier in einer vollbesetzten Abteilung eine Bombenexplosion. Genau. Und wir schalten zum Polizeichef, wie er sich diese Explosion ansieht. Keiner von den Cops rennt in diesen Raum rein, wo was explodiert ist. Als wäre das ganz normal, dass im Polizeihauptquartier irgendeinen Scheiß in die Luft fliegt. Und du siehst halt nur den Polizeichef, wie er so ganz bedächtig den Kopf schüttelt und sagt, miese Arschlöcher. Ten out of ten. Ich mag diesen Charakter. Ohne Scheiß. GW Bailey ist göttlich. Das ist der inkompetenteste Polizeichef aller Zeiten. Ich glaube, selbst der in Police Academy hätte mich auf die Reihe bekommen. In Police Academy hat er sich wenigstens einen Blowjob verschaffen können. Also, das war jetzt kein sexistischer Kommentar, das ist eine Schlüsselszene aus Police Academy. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, falls ihr den Film noch nicht gesehen haben solltet, weil Lieutenant Higgins und der Chief in diesem Film. Schon wieder ein Higgins. Es ist alles miteinander verwoben. Also, Cinematic Universe. Das Runaway Cinematic Universe. Magnum Runaway Police Academy. Das ist ein Universum. Jetzt weiß ich auch, warum der Film Runaway heißt, weil wenn du eine Karriere haben möchtest, dann rennst du aus diesem Universum weg. Der Film heißt Runaway, weil im englischsprachigen Original werden halt die fehlerhaften Roboter, die halt ein bisschen rogue gehen, die werden Runaways genannt. Das heißt, Runaway ist der fehlerhafte Roboter in diesem Fall. Das wird aber auch nicht, also es wird thematisiert, aber es wird im Deutschen halt gar nicht, weil es geht in der Übersetzung verloren. Aber ja. Also es ist jetzt nicht so, dass Tom Selleck die ganze Zeit vor Robotern wegrennt. Spinnen des Todes ist noch verwirrender im Deutschen, weil dadurch klingt der Scheiß wie ein Horrorfilm und das ist absolut kein Horrorfilm. Nein, also es gibt eine Szene, wo man denkt so, ja, da könnte jetzt was ganz Schlimmes passieren, aber die Kills sind jetzt nicht so wirklich so inszeniert, wo ihr sagt so, oh, das war jetzt richtig gruselig. Gruselig nicht, absolut nicht, aber durchaus unangenehm teilweise. Kommen wir später darauf zu sprechen. Ja, kommen wir später rein. Aber nach dieser Szene wird Tom Selleck noch an einen Einsatz gerufen auf einer Baustelle. Genau. Und in dieser Szene ist die ganze Zeit ein Roboter, der irgendwelche Sandsäcke aus der, keine Ahnung, Zementsäcke, ne? Ja, oder der ist mitten genau auf einem Hochhaus, das gerade gebaut wird, und schmeißt irgendwelche Säcke runter. Und Tom Selleck sieht sich das an, steht da genau daneben, er geht nicht aus dem Weg, weil Tom Selleck kann ja nicht hochgehen, er hat ja Höhenangst und dann müsste er ja in den Aufzug, also muss er die Partnerin hochschicken. Er schickt eiskalt einfach seine Partnerin auf den Roboter, der jeden Moment durchdrehen könnte. Die, glaube ich, seit 2 Tagen im Dienst ist. Ja, kümmer du dich mal um den, du musst ja eigentlich nur einen Schalter drücken, was sie übrigens auch macht. Der Roboter wird nicht erschossen oder gekillt. Du hörst ja quasi, wie sie über Funk sagt, ja, wir sind an dem Verteilerkasten, ich habe den Schalter umgedrückt, Roboter ist ausgeschaltet. Das heißt, die Partnerin, die Cynthia Rhodes, macht an ihrem 2. Arbeitstag bereits einen besseren Job als Tom Selleck, der Überprogrammierer. Moment, es wurde ja auch nicht erwähnt, ob Thompson auch einen Programmierkurs abgelegt hat. Das hätte ja passieren können. Auf jeden Fall, ich wollte auf diese Szene zu sprechen kommen, weil Tom Selleck einen Spruch bringt, nachher, nachdem sich diese Situation erledigt hat und er mit seiner Partnerin spricht, die ihn sehr charakterisiert. Und ich wollte dir das mal rezitieren und deine Gedanken zu hören. Geht das kurz? Mach. Nichts funktioniert richtig. Beziehungen funktionieren nicht richtig, Menschen funktionieren nicht richtig und Menschen entwickeln Maschinen. Also warum sollten Maschinen funktionieren? Es ist, glaube ich, das diebste Zitat, was man da bringen kann über den ganzen Film. Es zeigt halt nur, Tom Selleck ist unglaublich grumpy und schlecht gelaunt und er hasst alles. Er hasst Menschen, er hasst Beziehungen. Übrigens ist er an diesem Punkt schon in die Partnerin verliebt. Und das Erste, was er sagt, ist, nichts funktioniert richtig. Beziehungen funktionieren nicht richtig. Und er hat sie am Tag davor noch zum Abendessen eingeladen, weißt du? Ja, ich meine, das ist ja auch so, ich meine, dieser ganze Film ist ja auch so ein bisschen chauvinistisch, wenn man mal ehrlich ist. Das habe ich ja schon anklingen lassen, dass Tom Selleck quasi noch ein sehr machohaftes Bild, Frauenbild hat. Aber egal, das ist eigentlich nicht so wichtig in dem Film. Denn jetzt kommt der erste Auftritt von deinem Favoriten. Er untersucht halt den Tatort noch. God es ist halt gave so. Run away to you. Gave run away to you. Gave run away to everyone. Während der Ermittlungen stellen sie halt fest, dass immer irgendwie bei Aufzeichnung ein Mechaniker auf die Matte tritt. Und dieser Typ, es stellt sich raus, hat irgendwie die Roboter manipuliert. Und dann stellt sich dann heraus, also dieser Charakter wird von Gene Simmons, Mr. Kiss himself, verkörpert. Genau. Und ja, es stellt sich raus, es handelt sich hierbei um Luther. Und das ist, also Martin Luther. Charlie. Charlie Luther. Wie kam ich jetzt? Aber er wird meistens Dr. Luther genannt. Und ja, Huli, ich muss dich da fragen. Reicher Krimineller im Anzug, der jede Menge Killerroboter befähigt und Dr. Luther heißt. Erinnert dich das vielleicht an wen? Nein, das erinnert mich nicht an Supermans Erzfeind. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Wie ihr merkt, dieser Film ist... Aber Michael Crichton hat sich da nirgendwo dran inspiriert. An keinem anderen Franchise. Nein. Ich habe halt echt das Gefühl, dass die halt alles in diesem Film zusammengeworfen, was zu der Zeit irgendwie in war. So, ja, Roboter Sci-Fi, Tom Selleck, warum nicht auch Lex Luthor, weil das war ja so quasi die hohe Phase der Superman-Film und da haben sie sich gesagt, ja, wenn wir schon nicht Gene Hackman kriegen, dann holen wir uns Gene Simmons. Wow, also daran habe ich ja jetzt gar nicht gedacht, aber es ergibt alles einen Sinn. Dieser Film ist straight in seiner Ausführung. Beziehungsweise dieser Film ergibt so wenig Sinn, dass alles Sinn ergibt. Alter fucking Vertigo, wer macht sowas? Ihr merkt schon, für manche ist es Trash. Für manche ist es aber auch eine Hommage an die Filmkultur. Ich hab dir vor dem Podcast gesagt, wir werden an einer Stelle über Alfred Hitchcock reden müssen. Und du hast gesagt, what the fuck? Ich hätte mir auch nicht erträumt, dass wir bei fucking Runaway über Alfred Hitchcock sprechen müssen. Aber man kann quasi sagen, dieser Film ist schon der geistige Vorreiter für Robocop. Nein, das ist immer noch das Neue Testament. Ja, cool, haben wir auch noch Robocop-Witz eingebaut. Ich musste den irgendwann bringen, es tut mir leid. Ja, aber das Ding ist halt, dass die Cops halt nicht die Roboter sind, sondern der Böse hat Roboter. Und aber ja, ich muss am Anfang auch schreiben, Tom Selleck ist ein Roboter-Cop. Ich denke mir nur, damit wäre ein gewisser Film ganz anders geworden. Stell dir mal vor, Tom Selleck hätte Murphy gespielt. Die DC kommt im Hubschrauber an den Tatort geflogen. Robocop springt raus. Tom Selleck sagt, Dead or Alive, you're coming with me. Da, da, da, da, da, da, da. Schade, dass wir nicht in die Vergangenheit reisen können, um diese Idee irgendeinem Filmproduzenten vorzulegen. Übrigens, da wir gerade bei Magnum sind und bei Gene Simmons erstem Auftritt, ich habe erst gedacht, scheiße, wird Gene Simmons in diesem Film von Norbert Langer gesprochen, weil Norbert Langer ist ja eigentlich die Stammsynchro von Tom Selleck und die hat er in diesem Film nicht. Und in der ersten Szene, wo man Gene Simmons ja eigentlich nur auf einer Fernsehaufnahme sieht, da klang er so ein bisschen danach. Es war zum Glück nicht Norbert Langer, weil das wäre ganz seltsam gewesen. Aber ich habe dann halt auch herausgefunden, dass Gene Simmons in diesem Film von einem Journalisten gesprochen wird, der unter anderem in den 60ern für die Berichterstattung vom Bau der Mauer und dem Besuch des Schahs von Persien in Berlin zuständig war. Das ist jetzt ganz nutzloses Wissen, aber ich fand es trotzdem interessant. Dieser Film bietet alles. Deutsche 60er-Jahre-Geschichte. Also nee, das ist tatsächlich der, der Reporter gewesen, der den Ausdruck Jubelperser geprägt hat. Als wow. Die Leute aus dem Iran gekommen sind und da quasi für den Schahschimmung gemacht haben und gegen Protestler angegriffen. Da hat er sie so genannt und ja, war deshalb auch viel in Rechtsstreit unterwegs. Was bietet dieser Film eigentlich nicht? Vor allen Dingen, so, warte mal, jetzt muss ich überlegen, so, nachdem wir jetzt eben halt Gene Simmons als Charlie Luther identifiziert haben. Ich werde an dieser ab hier auch keine Szenen mehr groß auseinandernehmen, weil ab hier beginnt die Gene Simmons Show und alles, was relevant ist, ist eigentlich nur das, was Gene Simmons macht. Weil Gene Simmons, alle fürchten sich vor ihm, denn es wird dann eben halt so ermittelt und Gene Simmons ist eben halt jetzt noch nicht so wirklich in den Fokus getreten, außer dass man weiß, okay, da gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Techniker, der da irgendwie mit den Robotern hantiert. Und dann sehen wir ein paar Szenen mit Gene Simmons. Und hier möchte ich sagen, am Anfang spricht Gene Simmons absolut monoton und ausdruckslos. Also da kommt wahrscheinlich das zum Tragen, was ich am Anfang gesagt hatte, wie Michael Crichton ihn gecastet hat. Und ich dachte mir an der Stelle, das ist ja mal total geiles Underacting. Also, dass er wirklich kaum Mimik reinlegt und wirklich so emotionslos reinguckt, wie es nur geht. Aber es bleibt nicht dabei. Er geht tatsächlich im Verlauf des Films von diesem einen Extremum ins komplett andere irgendwann über und er fängt halt so an und endet in einer Performance, die an die bescheuertsten Nicolas Cage-Level rankommt. Gene Simmons rettet diesen Film. Das kann man wohl sagen. Denn man merkt dann nämlich eben halt auch so, man hat sich hier, ich würde schon sagen, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen möchtest, man hat hier versucht, also so glaube ich, dass Michael Crichton die Intention hatte, man wollte so ein bisschen eine Art Bond-Bösewicht schaffen, weil eben halt Gene Simmons jetzt nicht das großartigste Acting an den Tag legt und man versucht, glaube ich, so in diese Kerbe zu hauen, was phasenweise meines Erachtens okay ist, aber es ist auf eine Cringe-Art ist es irgendwie so cheesy, dass man Gefallen dran hat, obwohl es nicht gut ist. Ich weiß nicht, ob du mir da so folgen kannst. Gene Simmons als Dr. Luther ist tatsächlich so steif und emotionslos, sie hätten ihn auch Lex Luger nennen können. Eine Wrestling-Referenz pro Podcast. Damn. Maximum Disrespect an Lex Luger an der Stelle. Miesester Hulk Hogan-Ersatz ever. Ich bin überrascht, wie du diese Wrestling-Referenz einbauen konntest. Ja, die war schon ein bisschen weit hergeholt, aber trotzdem. Ja, du hast Bond-Bösewicht gesagt. Gucken wir uns doch mal Gene Simmons' Waffenarsenal an. Erstmal seine Spinnenroboter. Also das Erste, was wir sehen, ist halt, wie er mit einem Typen redet, von dem er diese Chips gekauft haben, die wir am Anfang sehen. Oh, das ist auch so toll. Ja, ja, vor allen Dingen, wie dann der Typ dann zu Gene Simmons sagt, so, ja, wofür wollen sie denn überhaupt die Chips haben? So, ja, ich werde die verkaufen an den meistbietenden Terroristen, irgendwie sowas, Mafia-Bosse. Und dann der Typ so, da gebe ich ihnen jetzt erstmal was und den Rest kriegen sie dann später, wenn ich mein Geld habe. Und ja, hier hast du dein Geld, der Koffer steht schon da. Vor allem, der Typ ist kurz abgelenkt und Gene Simmons haut dann einfach ab, lässt den Koffer da und geht wieder. Das ist, wo ist der denn jetzt hin? Aber egal, ich habe ja meinen Geldkoffer und dann öffnet er den Koffer. Vor allem, er öffnet den Scheißkoffer, merkt dann nach kurzer Zeit, dass es natürlich Falschgeld ist. Und was passiert? Der Gene Simmons, obwohl er gerade erst so die Chips bekommen hat, da kann er natürlich schon so eine seiner Roboterspinnen einsetzen. Also er hatte die Chips ja schon vorher, weil wir haben sie ja schon im einen Roboter gesehen, aber er hatte halt vorher einen kleineren Vorrat und jetzt wollte er sie halt ganz groß einkaufen. Und später erfahren wir ja auch, diese Chips sind dazu da, für die wärmesuchende Munition, zu der wir jeden Augenblick kommen. Aber dann kommt die erste Schockszene. Weil die erste Spinne des Todes. Die erste Spinne des Todes, weil diese Spinne kommt so ganz langsam raus und anstatt der Typ einfach wegrennt oder so, er schaut diese Spinne ganz fasziniert an und lässt sich von ihr angreifen und töten. Und die Art und Weise, wie die Spinnen die Leute töten, die ist meines Erachtens hart unangenehm. Also das war nicht schön mit anzusehen. Ja, also weil die Spinnen haben quasi eine Nadel und die rammen sie dir in den Hals, pumpen offenbar deinen Hals mit Säure voll und dann explodieren die Viecher ohne Grund. Ich weiß nicht, warum du eine Killerspinne baust, die nach einmaliger Benutzung explodiert, aber hey, kann man mal machen. Vor allen Dingen diese Doppelung, Säure und Explosion. Weil wenn du mit Säure voll gepumpt wirst, dann stirbst du. Da musst du nicht noch explodieren. Es hat in einer Szene Sinn ergeben, als kommen wir später zu. Die Roboter haben halt diese eine völlig bescheuerte Fehlfunktion, nur damit es einen Plotpunkt später erleichtert. Total random ist. Aber okay. Denn wir verfolgen Gene Simmons weiter. Und ein anderer Komplize von diesem Typ. Es ist der Vater, der anfangs abgehauen ist. Da gehen jetzt nämlich Tom Selleck und seine Partner hin, die haben den nämlich ausfindig gemacht. Der hat sich in einem Hotelzimmer verschanzt. Das ist auch das, was als nächstes kommt, oder? Ja. Der hat halt mega Angst, das Hotel zu verlassen, weil Gene Simmons draußen steht und alles beobachtet. Und dann nehmen sie natürlich ihn mit, zerren ihn in das Polizeiauto und während sie rausgehen, steht Gene Simmons einfach ganz steif da. Er zieht eine Waffe und natürlich haut dann besagte Person einfach ab. Und weißt du, anstatt sie Gene Simmons irgendwie entwaffnen oder irgendwie, was weiß ich, nein, sie verfolgen den anderen natürlich Weil Gene Simmons ist ja der mit der Waffe, der andere ist ja unbewaffnet. Stattdessen zieht Tom Selleck seine Waffe und rennt dem anderen hinterher. Jedes Mal, wenn Gene Simmons in diesem Film nichts sagt und nur ausdruckslos und böse guckt, sollte quasi die Mikroeinstellung kommen, die immer kommt, wenn du Gedanken hörst in einem Film. Und dann sollte das Gitarrenriff aus I Was Made for Loving You spielen. Nee, nur die Gitarre. Dass er immer von Kiss-Musik begleitet ist, wenn er kurz davor ist, einen umzubringen. Aber ich wollte auf Gene Simmons Knarre zu sprechen kommen. Wo ich auch wenn ich jetzt gelacht habe, es ist so unpassend einfach. Was unpassend? Das ist die geilste Pistole, die ich je gesehen habe. Sie hat ein geiles Design, ja. Nur, ja. Vor allem, als sie den Typen aus dem Hotel zerren und Gene Simmons davor steht und dieser Typ Johnson heißt, der Gene Simmons ganz schockiert anschaut und das ist auch der Moment, wo er anfängt wegzurennen, siehst du schon, wie Gene Simmons langsam seine Knarre hervorzieht. Vor zwei Cops und das ist halt das fetteste Ding überhaupt. Das ist eine aufgemotzte Magnum. Das ist so eine XXL Magnum, die so, weil eben halt diese Projektile verschießen kann. Aber, und dementsprechend ist er eben halt so vergrößert, dass also die erinnert an viele Laserkanonen. Ja, und dafür sind nämlich die Chips. Nämlich für die Patronen für diese Knarre. Die sind nämlich erstens mit künstlicher Intelligenz und mit Wärmesuchmodi ausgestattet. Und wenn Gene Simmons auf einen ballert, erkennt quasi die Kugel das Ziel, erfasst die körpereigene Hitze des Opfers und kann daher intelligent dem Opfer überall hin folgen. Also die, vor allen Dingen, während dieses Projektil abgefeuert wird, also diese fliegende Granate, fliegende Rakete, wie auch immer man es nennen mag. Das ist alles. Es ist Granate, Rakete und Pistolenkugel in einem. Es sieht aus wie eine große Pistolenkugel, die aus einem Maschinengewehr, aus einem riesigen Maschinengewehr kommen konnte. Ist aber zugleich Granate und Rakete. Und während das Ganze abgefeuert wird, siehst du dann quasi wie diese, aus der Sicht der Kugel, siehst du dann eben halt, wie sie dann auf das Opfer fliegt. Und ja, es ist quasi ein bisschen wie die Intro-Sequenz von Alf. So schön. Jetzt weißt du, wo Crichton das her hatte. War Alf 1984 schon raus? Ich glaube, schreibt's in die Kommentare. Alf war tatsächlich. Alf kam später. Also hat Michael Crichton die Vorlage für Alf geschaffen. So, jetzt in diesem Podcast habt ihr es gehört. Ganz sicher hat es die First-Person-Perspektive vorher nie gegeben. Die wurde hier erfunden. Erinnert auch ein bisschen an die Intro-Sequenz von Lord of War, wo du halt das Leben einer Kugel siehst. Stimmt. Wenn du so drüber nachdenkst. Nur halt in viel lamer, weil es die 80er waren und der Film kein Budget hatte. Vor allem, es ist auch schön zu beobachten, wie es ist auch eben halt schön zu beobachten, wie Tom Selleck gleichzeitig den einen verfolgt und zusätzlich versucht, der Kugel auszuweichen. Was mit ein Grund war, warum mich das so an das Alf-Intro erinnert hat. Weil ja alle vor Alf abhauen und nicht fotografiert werden wollen. Es hat ein bisschen was von der Slapstick-Szene, das kannst du. Das siehst du doch auch so, oder? Absolut. Vor allen Dingen die Sterbesequenz. Vor allem, wir wissen an diesem Punkt halt noch nicht, wie die Knarre funktioniert. Und Gene Simmons feuert einfach eine Rakete ab. die hinter Tom Selleck und dem anderen Typen herfliegt und Kurven macht und so weiter. Und du weißt nicht, ist sie jetzt auf Tom Selleck ausgerichtet oder auf den anderen? Und die macht auch U-Turns in der Luft. Finde ich total realistisch. Ich sag ja, geilste Knarre jemals. Ich glaube, wir haben bislang keinen Film besprochen, wo es auch nur eine annähernd so geile Knarre gab. Und wir haben die Laserkanonen aus Moonraker besprochen. Laser kommen hier in diesem Film später auch doch zur Sprache. Wenn auch vor Laser, wie das abgeht. Ihr merkt schon, das ist die beste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Weil wir einfach keinen einzigen Plotpunkt ernst nehmen können. Also, wie schon gesagt, Storytelling ist jetzt nicht die Stärke des Films. Ja, aber das Witzige ist ja, Michael Crichton hat gesagt, wir haben bewusst nicht so viel Fokus auf Technik und Futuristik gelegt, weil wir wollten halt nicht, dass diese Sci-Fi-Story von den Special Effects übernommen wird und der Fokus mehr auf der Story liegt. Hat Michael Crichton total geschafft. Also. Das erinnert mich halt an diese Episode, wo auch Stephen King in den 80ern, Mitte der 80er voll auf Koks war und Maximum Overdrive gedreht hat. Und ich glaube, die haben sich irgendwie zusammengetan, sich ein paar Koks-Linien gezogen, wow, und diskutiert, wer den beschissensten Film auf die Reihe kriegt. Wow. Also das Skript ist definitiv 10 von 10. Dan out of Dan. Ah, oh Gott. So, wir sehen dann eben halt, wie diese Kugel den Typen erwischt und diese Kugel explodiert dann und er war schon auf dem Weg die Feuertreppe hoch und dann... Also nicht Tom Selleck, sondern der Vater, genau, wird... Genau. Und dann fällt er natürlich von der Feuerleite und du merkst eben halt, wie die schlechteste Puppe ist, die sie hätte nehmen können, weil wie diese Puppe fällt... Ich meine, klar, wenn du stirbst, du fällst wie ein nasser Sack zusammen, aber diese Puppe, die verheddert sich irgendwie so in der Feuerleiter, dass sie dann nochmal so leicht kippt, erst nach rechts und dann links runterkippt. Also der Film hat so wenig Budget, ich hätte denen auch zugetraut, dass sie tatsächlich einen Typen umbringen, aber... Okay, ich tue dem Film hier ein bisschen Unrecht, muss ich sagen, weil... Ich möchte an der Stelle auch sagen, es gibt quasi so eine Intro-Sequenz, wo die quasi so die Linien eines Chips verfolgen. Und an einer Stelle werden noch zwei random Szenen mit dieser Chip-Sequenz verbunden. Es kommt nie wieder vor. Es ist halt so ein bisschen wie in Austin Powers, wenn die Szenen so mit diesen Tanzanlagen verbunden werden, wenn sie keinen smoothen Übergang hinkriegen. Aber das sah halt geil aus, halt diese Mikrochip-Ästhetik im Intro. Und Und man kann auch nicht sagen, dieser Film hatte gar kein Budget. Der hatte sichtlich ein Budget, aber es ist halt nicht die aufwendigste Sci-Fi-Produktion aller Zeiten. Ja, also mal ehrlich, damals in den 80ern hat man so einen Scheiß gefeiert, weil... Hallo? Es ist 2017 und ich feiere den Scheiß immer noch. Wir müssen, 80s, Leute. Wir müssen auch festhalten, wir sprechen hier von, dieser Film hatte nicht das größte Budget. Damals waren 6,7 Millionen schon viel Geld. Ja. Aber du hast das Budget nachgeguckt. Ja, ich habe es gerade mir aufgerufen. Und es gab Produktionen, die danach kamen von relevanten Regisseuren. Die hatten nicht ansatzweise so ein Budget und haben Preise abgesahnt. Ja, kann man festhalten. Es ist, also wie gesagt, auf dem Budget rumzutrampeln ist ein bisschen unfair an dieser Stelle von uns. Und es ist halt nicht so, als würde uns der Film sonst genug Scheiße anbieten. Insbesondere die Panzerung von Tom Selleck, wenn er im Einsatz ist. Ist dir übrigens auch aufgefallen, dass auf den Postern zu diesem Film Tom Selleck die Knarre von Gene Simmons hält? Und die er kein einziges Mal verwendet. Kein einziges Mal. Das ist die Knarre von Gene Simmons, aber auf dem Poster, weil Tom Selleck muss ja wie ein cooler, futuristischer Cybercop aussehen, haben sie ihm halt die Magnum des Bösen in die Hand gelegt. Ja. Ah, Gott. Ich glaube, die nächste wirklich relevante Szene ist die, wo sie auf Kirsty Alley treffen. Ja, okay. Also sage ich an der Stelle, also da der Vater gestorben ist, können die den nicht mehr verhören. Also machen sie einen Background-Check, was denen sehr früh einfällt. Finden heraus, dass er bei einer bestimmten Firma gearbeitet hat. Gehen dahin, finden aber nicht wirklich raus, woran er gearbeitet hat. Und während sie in dieser Firma sind, bricht in derselben Firma ein Roboter-Einsatz los, zu dem sie gerufen werden. Ja, in diesem Bürokomplex sitzt Kirsty Alley in einem Büroraum fest, weil sie eben halt von dem Roboter eben halt in die Mangel genommen wird. Und von einem Bachroboter? Ja, wohl bemerkt. Und dieser Bachroboter gibt ihr die ganze Zeit Stromstöße. Und der Security, der da eben halt dann auch da ist, sagt dann irgendwie sowas wie, ach, da kann nichts passieren, das zwickt nur ein bisschen. Tom Selleck ist der einzige Cop in diesem Film, der auch nur annähernd etwas macht. Ich glaube, alle anderen Sicherheitskräfte und Cops sind nur dazu da, um blöd in der Gegend rumzustehen und ein bisschen Background zu geben. Und das ist alles, wofür die da sind. Tom Selleck muss alles alleine machen. Und dann kommt Tom Selleck in den Raum und dann gibt es wirklich Stromstöße. Ja. Und das Ganze, oh Gott, ey, oh, es ist so, oh. Und dann nachdem das... Tom Selleck erledigt den Roboter, indem er mit einem Stuhl auf ihn eintritt. Der Masterprogrammierer Tom Selleck. Ja gut, man... Tom Selleck from behind with the steel chair. Nachdem er dann den Chair-Shot auf den Roboter gefahren. Oh Mann, ey, bring mich durch die Szene, ey. Ja, er haut halt den Roboter kaputt, weil das ist halt das, was Tom Selleck als Roboter-Cop macht. Roboter zerstören, die er eigentlich nur ausschalten soll. Und dann will er halt mit Kirsty Alley reden, aber die ist nicht sehr gesprächig. Ich muss auch sagen, Kirsty Alley hat keinen einzigen Satz in diesem Film, den sie nicht mega pumpig ausspricht. Und sie ist auch quasi jedes zweite Szene mit einer Zigarette in der Hand zu sehen. Und Kirsty Alley schreit die ganze Zeit. Und das ist 2 Jahre nach Star Trek 2, der Zorn des Khan. Es hat sich viel Frust aufgestaut in Kirsty Alley. Ja, vielleicht war sie da ja gerade in Scientology beigetreten. Vielleicht war das so die Zeit, wo sie damit in Kontakt kam. Da kann man das verstehen. Oh Gott, ey. Oh. Und nachdem dann eben halt... Ich möchte übrigens festhalten, wir haben mit Tom Selleck einen begeisterten Waffenaktivisten und NRA-Vorstand in diesem Film. Mit Gene Simmons, einen patriotischen Donald Trump-Fan, und mit Kirsty Alley, eine begeisterte Scientologin. Es kommt alles zusammen, was zusammenkommen muss. Gehen ein Waffenfanatiker, ein Trump-Fan und eine Scientologin in eine Bar. Was kommt raus? Ein Spinnenroboter. Der sympathischste Cast aller Zeiten. Ja, und es stellt sich raus, dass Kirsty Alley ja eigentlich da eingebrochen ist, um aus einem Tresor Mikrochips zu klauen. Sie wollte nämlich Gene Simmons hintergehen und den Scheiß selber verkaufen. Was unglaublich doof ist, weil sie in jedem Dialog sehr deutlich macht, dass sie sich in die Hosen kackt vor Angst vor Gene Simmons. Denn Gene Simmons ist überall. Er kann sogar durch Fernseher sehen. Das erfahren wir später, ja. Aber vor allem verrät sie ja den Aufenthaltspunkt von Gene Simmons, der sich gerade in einem Hotelzimmer aufhält, weil jede Person, die in diesem Film gesucht wird, sich in einem Hotelzimmer aufhält, das gestürmt werden muss. Und ich glaube, das ist die Hotelszene, zu der du sehr viel zu sagen hattest. Oh, du Gott, diese Hotelszene, ne? Nachdem sie dann eben halt das ausfindig gemacht haben, ne, heben sie dann eben halt dieses Treffen auf und Gene Simmons ballert erstmal um sich und er haut ab, indem er eine Gasdrohne aktiviert, die an der Zimmerdecke ist. Aber die Gasdrohne war zu dem Zeitpunkt schon positioniert und betriebsbereit, als wüsste er, dass jeden Augenblick Cops in sein Zimmer landen. Und ich weiß nicht, ob du die Szene mit der Gasdrohne noch genau in Erinnerung hast, aber Gene Simmons wird gerade gestellt, die Cops kommen rein, Hände hoch, Knarren auf ihn. Gene Simmons guckt kurz an die Decke und in dem Augenblick geht die Gasdrohne von alleine los. Und ich dachte mir, kann Gene Simmons Roboter mit seinen Augen aktivieren? Es wird nicht aufgeklärt, aber... Weil wir wussten bis dahin ja noch nicht, wie die Raketenpistole funktioniert. Und da dachte ich halt, lenkt Gene Simmons die Scheißkugel mit seinen Augen? Was geht hier ab? Er summt eine Kiss-Melodie und darauf geht alles los. Leg it up. Get up. Aber das ist halt super Timing, was die Gasdrohne da hinlegt. Sie hätte nicht besser losgehen können an einem besseren Zeitpunkt. Oh Gott, dieser Film, ey. Oh. Und Tom Selleck kann natürlich Gene Simmons nicht verfolgen, weil sie sind ja in einem Hotel und das hat ja mehrere Etagen und Gene Simmons flieht durchs Treppenhaus und dann kommt halt der Vertigo-Effekt, weil ich muss ja ganz viele Treppenetagen runterlaufen, was ihn nicht gestört hat, als er diese ganzen Etagen draufgegangen ist. Also Leute, es sterben sehr viele Cops in dieser Szene. Und Nicht nur, dass viele Cops in dieser Szene sterben, es kommt auch noch dazu, dass sich eine der Kugeln dann auch die Partnerin von Tom Selleck trifft, aber seltsamerweise nicht explodiert. Was alle. Sie hat literally eine Granate im Arm feststecken. So, und dann kommt natürlich dann kommt natürlich dann auch das Erstretter-Team rein. So, möchte sie dann natürlich für den Krankentransport eben halt fertig machen. Und Tom Selleck nimmt dann sich so den Sanitäter beiseite. Sie können sie hier nicht rausbringen. Sie wissen doch auch, dass sie eine Granate im Arm hat. Das fällt halt in die Narrative, die ich dir eben schon gesagt habe, dass absolut jede Person, die in diesem Film in einem öffentlichen Dienst arbeitet, total inkompetent ist. Dieser Rettungsarzt kann eine Mikrogranate nicht von einer einfachen Pistolenkugel unterscheiden. Er hätte die Partnerin durch seine Inkompetenz fast getötet, indem er sie versetzt hätte. Er ruft einen alten Roboter hinzu, damit er seine Arbeit erledigt. Und Tom Selleck muss eingreifen und einen chirurgischen Eingriff vornehmen, den der ausgebildete Rettungsarzt offenbar nicht hinbekommt. Und jetzt kommen die Skills, die Tom Selleck in seinem Programmierkurs gelernt hat, in voller Geltung. Denn erstmal ist Tom Selleck darüber erbost, dass ein Roboter eingesetzt werden soll, um diese Kugel zu entfernen. Und Robotern kann man ja nicht trauen. So, und Tom Selleck sagt, nehmt dieses scheiß Ding weg. Und was macht Tom Selleck, obwohl Sanitäter vor Ort sind? Er beschließt, ja, geht mal in den Nebenraum, verfolgt das alles auf dem Monitor. Ich entferne jetzt diese Granate. Zwei Punkte an dieser Stelle. Erstens, es ist wieder die nervige Reporterin da. die wieder Fragen stellt und ungefragt on air geht und das Kamera und das Kameramikro mitten in die Konversation von Tom Selleck und dem Chief reinhält, die den Aufenthalt von Gene Simmons an der Stelle ermitteln, der ja abgehauen ist und der jeden Moment den Fernseher einschalten könnte, um genau zu wissen, was die Polizei da eigentlich unternimmt. Und sie bestehen auch darauf, eine Fernsehkamera in diesem Raum zu positionieren, während Tom Selleck handelt, damit sie die ganze Operation live im Fernsehen übertragen können, was völlig normal und total ethisch ist. Und der Polizeichef ist halt sauer auf Tom Selleck, weil er sagt halt, du bist nur ein Roboter-Cop, wie kannst du hier nur so einen Einsatz leiten, das ist gar nicht dein Gebiet. Und er sagt dann auch den schönen Satz, wir haben zwei tote Polizisten, eine verletzte Polizistin und zwei tote Macaroni-Fresser. Politisch korrekt. Weil Gene Simmons mit der italienischen Mafia gehandelt hat in diesem Hotelzimmer. Also zwei tote Macaroni-Fresser. Würde man heute, glaube ich, nicht mehr so einbauen. Ich mag Macaroni. Oh Gott. Und jetzt kommt es dann zu der Szene, wo dann Tom Selleck diese Kugel entfernt und was macht Tom Selleck? Er versucht natürlich, die Kugel zu entfernen. Und anstatt er sie im ersten, beim ersten Durchgang erstmal rausholt, schafft er es irgendwie, dass die Kugel tiefer halt in die Wunde geht. Er schneidet halt in die Wunde rein, weil er sie ja öffnen will. Und dadurch schafft er es halt, dass sie noch weiter reinrutscht. Weil Tom Selleck in diesem Film nichts wirklich gut kann, aber ist halt der Einzige, der bereit ist, überhaupt was zu machen. Oh Gott. Und vor allen Dingen, dann schafft er erst irgendwie diese Granate rauszuholen und schmeißt sie dann hinter sich, die dann in einer Bar explodiert. Das war ein typischer James-Bond-Moment, fand ich. Ja. So, Granate rausholen, schnell wegwerfen, Minibar explodiert. Also, ne, wo Crichton sagte, ich habe mir nirgendwo Inspiration geholt. Nun. Also es ist ja schon ein klassischer Michael Crichton-Plot. Und es ist ja nicht fair, halt zu sagen, dass das Ganze nicht sehr originell ist. Das Ding ist halt, dass der Plot absolut nicht stringent ist und absolut doof. Das stört mich eher, dass Michael Crichton so eine Scheiße geschrieben hat. Der Mann hat Jurassic Park geschrieben. Und das Buch ist besser als der Film. Vielleicht hätte er. Und das meine ich ernst. Im Buch überlebt nämlich Mulden, der Jäger. Und Mulden ist der geilste in Jurassic Park. Und der Anwalt, der im Film auf der Toilette gefressen wird, der überlebt auch im Buch. Also Crichton hat Jurassic Park Buch-Spoiler, I guess. Naja, gut, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die, wenige haben Dino Park gelesen, aber ich glaube, Boah, Lotz, ich wollte noch unbedingt Jurassic Park lesen. Wie kannst du nur? Schreibt es in die Kommentare, wenn wir euch jetzt gespoilert haben. Demnächst müssen wir noch einen Buchclub aufmachen. So, kommen wir weiter in den Film. Ich weiß schon gar nicht, welche Szene danach kommt. Danach kommt der ganze Bullshit auf der Polizeiwache. Weil die erfassen da Gene Simmons. Und, stimmt, die haben Gene Simmons festgenommen. Die haben es die haben ihn nicht festgenommen, aber sie haben halt ein Bild von dem. Weil anhand einer Beschreibung und bla bla bla kriegen sie ihn dann rekonstruiert. Und da ist mir halt aufgefallen, die haben bewegliche Polizeifotos. Weil an einer Stelle siehst du halt am Computer, wie sie die, Gene Simmons war ja schon mal im Knast, wie sie die Knastbilder von Gene Simmons sehen und er zwinkert auf dem Foto und bewegt die ganze Zeit den Kopf. Das ist eine Harry Potter-Scheiße, die da abgeht. One Away hat die GIFs hervorgesehen. Die ersten GIFs der Menschheit habt ihr in One Away gesehen. Ja, und wo kamen sie danach vor? In Jurassic Park. Ah, ah, ah, you didn't say the magic word. Stimmt. Das war ja auch ein GIF. Weil es ist eigentlich Meta. Michael Crichton hat das GIF erfunden. Fuck. Dieser Film ist so wichtig. Und da sagt der Chief auch zu Tom Selleck, ja, nee, du ermittelst jetzt nicht mehr in diesem Fall und nee, du bist abgezogen, weil Tom Selleck fordert halt an, mit dem Medium sprechen zu können. Der Chief sagt nein und dann redet er in der nächsten Szene trotzdem mit dem Medium. Einer Wahrsagerin, die bei der Polizei arbeitet und dann so eine Scheiße sagt wie, ah, du und Lufa, ihr seid irgendwie ganz eng miteinander verbunden. In einem vorherigen Leben wart ihr Brüder. What the fuck? Diese Szene. Wenn es eine Szene gibt, die nicht in diesen Film passt, es ist die hier. Alles, was Tom Selleck erfährt, ist, du hast etwas, was Lou versucht. Und er wird zu dir kommen. Du musst ihn nicht finden. Und weißt du, es stellt sich heraus, dass Lufa halt hinter Kirstie Alley her ist, die gerade in Polizeigewahrsam ist, weil sie wollen dann noch mit der reden. Und die haben es offenbar nicht geschafft, im Plot klarzumachen, dass Gene Simmons sich melden wird, weil er auf der Suche nach Kirstie Alley ist, ohne auf ein geistiges Medium zurückgreifen zu müssen. Das irgendwie herausfindet, dass Lufa erstens auch Lucifer heißt und andererseits ein ehemaliger Bruder von Tom Selleck aus einem früheren Leben ist. Deeper Shit. Stellt sich heraus, dass Kiss tatsächlich aus Dämonen bestand. Wer hätte es gedacht? Dam, dam, dam. Ah, The Kiss Demon wäre auch eine gute Wrestling-Referenz gewesen. Dieses missglückte WCW-Experiment. Ja. Oh Gott. Egal. Wir haben jetzt Lex Luger genommen. So. Und dann kommt das interne Fernsehsystem der Polizei zum Tragen. Welches so hackbar ist, dass man durch Fernseher schauen kann. Also, tatsächlich ist jeder einzelne Raum bei der Polizei mit einer Fernsehkamera ausgestattet. Irgendwie ist dieses Fernsehen aber nur für intern gedacht. Und weil Gene Simmons so gut mit Mikrochips und Robotern ist, kann er sich halt überall reinhacken, weil das haben halt Kirstie Alley und der Typ, der Vater halt am Anfang gesagt, ich kann nicht rausgehen, sobald ich rausgehe, wird Gene Simmons mich finden. Er kann alles sehen. Und er ruft dann halt Tom Selleck an und sagt, du hast Kirstie Alley, die hätte ich gern wieder. Und beobachtet ihn bei diesem Anruf halt über die Fernsehkamera in dem scheiß Büro von Tom Selleck. Ja, und in dem Moment konnte Gene Simmons sehen, dass eben halt wie Tom Selleck den Hörer hält. Und daraufhin, es sind ja so viele Monitore in diesem Raum, was sagt Tom Selleck, dass ein Monitor abgedeckt werden soll. Wow. Wow. Ja, Tom Selleck ist halt Programmierer. Nachdem Tom Selleck herausfindet, dass Gene Simmons technisch versiert ist, müssen er, Kirstie Alley, die bei den Ermittlungen helfen soll, und seine Partnerin sich auf Wanzen überprüfen, weil sie halt den Verdacht haben, Gene Simmons könnte sie mit Wanzen ausgestattet haben. Tom Selleck geht rein, nicht verwanzt, die Partnerin geht rein, nicht verwanzt, und dann geht Kirstie Alley in die Wanzendurchsuchungskammer. Und dann muss sie sich natürlich, dann ist natürlich Kirstie Alley voller Wanzen. Und dementsprechend jedes einzelne Kleidungsstück von Kirstie Alley ist heimlich mit einer Wanze ausgestattet worden. Aber hier ist halt wichtig, dass Tom Selleck ihr die Handtasche abnimmt, bevor sie in die Kammer reingeht, weil er sie separat untersuchen will. Was er dann vergisst, weil Kirstie Alley sich natürlich nackt ausziehen muss in der Kammer. Und dadurch hat dann Kirstie Alley immer noch eine Wanze mit sich. Stabile Polizeiarbeit. Oh Gott, ey. Also, du siehst halt tatsächlich, wie dieser Roboter an Kirstie Alley runtergeht. Erstmal auf die Schultern. Bing, bing, bing. Wanze gefunden. Und Kirstie Alley sagt, muss das Shirt ausziehen. Dann geht es weiter runter auf Brusthöhe. Ding, ding, ding. Wanze gefunden. Und dann muss sie den BH ausziehen. Das geht mit jedem einzelnen Kleidungsstück so weiter. Und nein, wir sehen keine Brüste. Man muss aber auch festhalten, in dem Moment, Kirstie Alley war zu dem Zeitpunkt eine sehr gefragte Frau in vielen Filmproduktionen. Und das war 2 Jahre nach Star Trek 2. Der Zorn des Khan. Ja, aber ich finde schon, dass sie da. Kirstie Alley lässt sich kontrollieren. Ja. Und das Ding geht ganz langsam runter, so ungefähr auf Schulterhöhe. Piep, piep, piep, piep, piep. Sie muss das T-Shirt aus, beziehungsweise sie muss, was war das? Pullover, eine Jacke? Auf jeden Fall das Oberteil aufziehen. Es geht weiter runter, bis auf Brusthöhe. Sie muss den BH aufziehen, weil der BH verwandt ist. Natürlich. Und das Ding geht runter und runter. Und Kirstie Alley muss tatsächlich bis aufs Höschen jedes einzelne Kleidungsstück ausziehen. Weil Gene Simmons es geschafft hat, eine Wanze drin zu verstecken. Man fragt sich jetzt, wie er das gemacht hat. Wie würdest du eine Wanze in einem Höschen verstecken? Ja, ich würde die Waschmaschine verwanzen, in der Hoffnung, dass dann die Wanze drin landet. Aber dann geht die doch kaputt. Stimmt, macht keinen Sinn. Keine Ahnung, wie Gene Simmons das gemacht hat. Er ist halt der Technikgott. Er kann alles. Aber das Ding ist, während Kirstie Alley da reingeht, man sieht übrigens keine Körperteile von ihr. Also man sieht halt nur so ein bisschen den Rücken, halt aber um, nicht die nackten Brüste. Hat man den Punkt sehen auch nicht, oder? Nein. Und ja, aber das Ding ist, als sie reingeht, nimmt ihr Tom Selleck die Handtasche ab. Weil die Handtasche wird nicht mit kontrolliert, weil sie wollen da die ganze Zeit manuell reingucken. Aber da Kirstie Alley sich nackt ausziehen muss, kommen sie nicht dazu, die scheiß Handtasche zu kontrollieren. Wer denkt denn auch an sowas, dass da irgendwas drin sein könnte? Die Handtasche ist doch das absolut Logischste. Da würde ich doch zuerst nachsehen. Ja. Vor allem, es könnte ja überall drin sein. Du könntest ihr eine Packung Taschentücher geben und da wäre die scheiß Wanze drin. Und die Handtasche ist wichtig in der nächsten Szene. Willst du da was zu sagen? Sind wir schon bei der Verfolgungsjagd? Wir sind bei der Verfolgungsjagd. Hier geht es Zahn auf Zahn. Diese Verfolgungsjagd wird so gestaltet, dass die Roboter von, also diese Einheiten, die Luther gebaut hat. Moment, Moment. Kirstie Alley schnauzt ja schon die ganze Zeit Tom Selleck an, weil sie überhaupt nicht rausfahren will. Sie denkt, wir fahren in einem Polizeiauto, weil in Polizeiautos sind ja Roboter drin und sie will sich die ganze Zeit nicht draußen sehen lassen, weil Gene Simmons konnte sich ja überall reinhacken und überall seine Augen und Ohrnamen und Killerroboter nach ihnen schicken. Und es ich mag wirklich Kirstie Alleys Performance, weil ich glaube, alles, was sie in diesem Film macht, ist, irgendwelche Leute anzupumpen. Und auch so schön mit Fluppel im Mund. Das hatte was. Es kommt wirklich dazu, dass wir hier eine wirkliche Verfolgungsjagd sehen. Aber die Verfolgungsjagd wird so gestaltet, dass Luther kleine ja, wie soll man sagen, kleine fahrende Drohnen schick, kann man das so sagen? Das sind fahrende Drohnen für mich. Und die hat ein bisschen was von den Mausdroiden, ja, aus Star Wars. Und die explodieren, weil sie dann eben halt dem Peilsender, also der Wanze folgen. Man weiß ja immer noch nicht, wo diese Wanze ist. Weil alle Roboter von Gene Simmons explodieren, sobald sie ihren Auftrag erledigt haben. Das ist so ineffizient. Das ist bei diesen Killerspinnen so, das ist jetzt bei diesen fucking Angriffsdroiden so. Die haben eine Aufgabe und fliegen dann in die Luft. Wie viel Kohle muss der Typ haben? Ja, deswegen schaut er halt immer so pissig, weil er all seine Kohle in die Scheiße investiert hat. Ah, verdammt, jetzt muss ich noch mal auf Tournee gehen nächstes Jahr. wenn ich noch einmal Detroit Rock City spielen muss. Ja, auf jeden Fall diese Drohnen, eine nach der anderen explodiert, weil sie sitzen ja in einem Auto, was es irgendwie schafft, die Drohnen nicht so in ihre Richtung zu bringen. Obwohl es von einem Roboter gefahren wird. Bemerkt. Und plötzlich sagt, das war doch so, Kirstie Alley sagt dann so, ich glaube, ich weiß, warum sie so da hinterher sind oder so. Sagt halt, Tom Selleck weiß überhaupt nicht, was abgeht, sagt dann, nimm die Hand da schon, schmeiß sie aus dem Fenster. Ja, und dann sehen wir halt, dass also wir gehen davon aus, dass eine Wanze in der Handtasche war, weil dann später da eine Drohne explodiert und dann... Ja, also die Drohnen gehen ja alle hinter der Handtasche her und sie enden die Verfolgungsjagd damit, dass sie Handtasche aus dem Fenster werfen, herausbekommen haben, wo das Problem ist. Und dann endet die Szene. Und die wissen aber immer noch, okay, Gene Simmons will ja immer noch Kirstie Alley wieder haben, weil sie ja die Pläne hat. Und dann wollen sie tatsächlich ein Treffen mit ihm vereinbaren. Oh, holy shit. Soll ich erzählen, willst du? Sehr gerne. Sie treffen sich in einem Sushi-Restaurant. Im Sushi-Restaurant gibt es kein Personal, es gibt quasi einen Automaten, der alle Bestellungen übernimmt. Es ist ja halt eine Zukunftsvision. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und ich glaube, es war tatsächlich so, weil das halt in dieses Thema des Films mit hineinspielt, dass die Roboter nur Scheiße bauen und zu nichts fähig sind und man sich nicht auf sie verlassen kann. Aber Tom Selleck bestellt ja Frühlingsrollen ganz am Anfang. Aber er bekommt sie nicht, er bekommt Sushi. Ist das so jetzt gar nicht aufgefallen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das legt der Film auch gar nicht in den Fokus, weil kurz darauf meldet sich dann ja Gene Simmons, weil die haben ja gesagt, wir gehen jetzt bewusst an einen öffentlichen Ort, um quasi Gene Simmons aus der Reserve zu locken, weil er sieht ja, wenn wir uns in der Öffentlichkeit aufhalten. Und dann gehen sie halt in dieses vollbesetzte Sushi-Restaurant voller Zivilisten. Der beste Ort, um sowas aufzudecken. Vor allem, du weißt ja an dieser Stelle schon, dass Gene Simmons der hinterletzte Psychopath ist. Und ja, klar. Lass ihn einfach an ein Restaurant voller Leute locken. Und aber Gene Simmons ist natürlich Tom Selleck einen Schritt voraus. Und hat quasi, während er mit Kirstie Alley gesprochen hat, sich die Partnerin von ihm geschnappt und sich mit ihr an einen Tisch gesetzt. Willst du? Erzähl. Komm, mach du. Es ist halt so, dass Kirstie Alley dann sagt so, wir brauchen ein Backup und tut dann so heimlich dann eben halt diese Pläne dann einfach mal so in zwei Hälften, also diesen Chipsatz in zwei Hälften brechen. Und also sie wollen einen Austausch machen, quasi Gene Simmons will sich nicht verarschen lassen und er sagt dann, ja, du bekommst deine Partnerin zurücklebend und ich bekomme dafür Kirstie Alley. Und Kirstie Alley merkt schon, dass das wahrscheinlich eine schlechte Idee ist und gibt darum Tom Selleck irgendwie nochmal die Hälfte der Pläne so heimlich unter der Hand mit. Ja. Ja, und Der Austausch. Der Austausch ist halt, läuft halt so ab, dass Kirstie Alley dann eben halt zu ihm geht und ihn dann auch, was ich nicht verstanden habe, auch dann auch noch küsst. Warum auch immer. Er wollte sie. Weil die sich ja lieben und sie haben halt das so dargestellt, dass Kirstie Alley einerseits zu Gene Simmons hingezogen sich fühlt, andererseits aber total Angst hat, auch weil sie ihn halt bewusst hintergangen hat und denkt, haha, ich bin schlauer als der und ich reiß mir die ganze Kohle für die Pläne unter den Nagel. Und als sie dann halt gemerkt hat, okay, der ist hinter mir her und ich kann nicht fliehen und ich muss am Austausch teilnehmen, dann tut sie so, ach Schatz, was habe ich dich vermisst? Mhm, weißt du? Verstehe. Darum knutschen die. Und Gene Simmons geht direkt zur Sache. Aber der geht dann so richtig, richtig zur Sache. Und ja. Gene Simmons begeht einen offenen Mord in einem vollbesetzten Restaurant vor allen Leuten. I was made for killing you, baby. Ja, und somit Also er rammt Kirstie Alley, was war das, ein Messer in den Rücken? Eine Glasscherbe? Ich glaube, es war ein Messer gewesen. Und das Ding ist, die Leute merken noch nicht so richtig, was abgeht, weil bislang hat ja nur ein Austausch stattgefunden, auch wenn sie natürlich schon eine Szene macht und eigentlich jeder den Tischen drumherum mitkriegt, was da eigentlich abgeht. Aber ja, vollbesetztes Restaurant. Gene Simmons knallt einfach seine Alte ab, als er merkt, dass die Pläne nicht vollständig sind. Quatsch, abknallt, sticht sie ab. Ja, und somit ist dann einer der sympathischsten Charakter in diesem Film dann einfach nicht mehr da. Beziehungsweise einer, der mit dem meisten Wiedererkennungswert, weil wir haben ja schon gesagt, das war ja Gene Simmons' erste Rolle. Außer Kirstie Alley hatte hier nur Tom Selleck quasi einen Marktwert. Wie haben sie den Film quasi pushen wollen? Ich meine, gut, sie hatte ihre Rolle. Also Kirstie Alley war noch nicht ganz groß, weil das ist halt nach Star Trek 2, aber es ist noch vor Cheers. Und Cheers war ja ihre ganz große Rolle. Aber trotzdem, ich meine, an der Stelle haben wir noch was, eine halbe Stunde Film vor uns und die haben da einfach so eine sehr kompetente Nebendarstellerin verbraten. Ich glaube, sie ist auch für den Saturn Award nominiert worden für die Rolle in diesem Film. Es kann natürlich auch sein, dass sich das irgendwie mit anderen Buchungen überschnitten hat. Ich weiß nicht. Leute sind für diesen Film für Schauspielpreise nominiert worden. Wow. Was mich erstaunt. Ist Gene Simmons nominiert worden? Ich muss nachgucken, ob Gene Simmons nominiert worden ist. Wenn es einer verdient hat, ist es Gene fucking Simmons. Bester Villain. Ja, und ich sag dir am Anfang, er fängt halt quasi so als sehr kalkulierter Typ an und am Endeffekt ist er voll Nicolas Cage-Modus Psychopath. Und das ist halt so die Stelle, wo du auf einmal merkst, oh, holy shit, was geht mit Gene Simmons auf einmal? Wo hat er sich während des Drehs ein paar Lines gezogen, dass er jetzt eine völlig andere Performance abliefert? Oder siehst du das anders? Ich sehe das ganz genauso, weil Gene Simmons ohne diese er stiehlt definitiv Reynolds Burt Reynolds. Warum habe ich jetzt Tom Selleck natürlich? Ganz einfach, weil beide halt wie ihren Schnurrbart bekannt sind und beide von Norbert Lang. Ich meine natürlich Tom Selleck. Werden. Oh mein Gott. Nein, Burt Reynolds hatte keine Rolle in diesem Film. Tom Selleck ist der Hauptprotagonist, immer noch. Wir wollen jetzt die Burt Reynolds hätte den Film aber aufgewertet, das sage ich dir. Ich glaube, der wäre ein besserer Match gewesen für Gene Simmons. Ich bin so raus gerade, ey. Also sie fangen Gene Simmons und bringen ihn aufs Polizeirevier, weil natürlich, er hat einen Mord begangen und natürlich hat Tom Selleck dieses mit Zivilisten voll besetzte Sushi-Restaurant aus der Zukunft, natürlich ist es umstellt und da kommt der Gene Simmons nicht weg. Dann kommt doch die, genau, dann irgendwie ist Gene Simmons dann auf diesem Polizeirevier, weil sie ihn festgenommen haben. Man sieht es nicht genau, aber er ist auf jeden Fall im Polizeirevier. Und plötzlich fragt dann, ich glaube, Reynolds ist es, wo ist er? Ich will ihn vernehmen oder so. Und dann... Nein, nein, Moment, Moment. Er wird nicht gestellt. Luther feiert doch wieder seine geile Pistole ab und kann dadurch fliehen, weil das ist ja diese Raketenpistole und alle müssen in Deckung gehen und es gibt auch diese Panik. Und dadurch flieht Luther und er schleicht sich selber aufs Polizeirevier. Ja, stimmt, stimmt. Also wir müssen festhalten, das ist der meistgesuchte Mann gerade. Und er latscht, ja, einfach so das nächste bisschen Polizeirevier, um dort Nachforschungen anzustellen. Denn er weiß ja jetzt, okay, Ramsey, Tom Selleck, der hat die Pläne und an den muss ich irgendwie ran. Und dann kommt doch die Szene mit dem, dann kommt doch die Szene mit der Toilette, richtig? Ja, dann kommt die Toilettenszene. Versuchen sie irgendwie ihn zu suchen, weil er irgendwie gerade noch da war und plötzlich reißen sie dann alle Toiletten auf und in einer Toilette, wie war das nochmal? So, eine von den Polizistinnen geht in diese Toilette rein und plötzlich. Mhm. Also die haben irgendwie den Verdacht, dass er da ist, meine ich? Oder, nee, Quatsch. Die haben den Verdacht, dass ein Eindringling da ist und irgend sowas war das. Die haben auf jeden Fall nachgesucht. Oder? Weil da sind auf jeden Fall zwei Cops auf der Cop-Toilette. Und ich glaube, die wollten sich schon von dieser Situation wegentfernen und eine bleibt dann eben halt auf dieser Toilette. Und plötzlich ist dann da einer dieser fucking Roboter-Spinnen, wie auch immer Luther die da reinbekommen hat. Und ja, killt dann erstmal die Polizistin. Und weil dann eben halt diese Roboter-Spinne explodiert, stirbt dann auch ein anderer Kopf. Mal wieder. Ja, und das ist halt das, was ich am Anfang meinte. Das ist die einzige Szene, wo du halt eine Erklärung dafür hast, dass Gene Simmons die Roboter explodieren lässt, weil der zweite Polizist will halt nach der Leiche gucken, seiner Kollegin und nähert sich ihr und dann explodiert der Roboter halt und dann fängt er natürlich Flammen. Aber das sind shitty Hilfsroboter, ganz ehrlich. Teurer Spaß, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Gene Simmons verbrät mehr Killer-Roboter als Dr. Wily und das will was heißen. Ja, und das Ding ist, nachdem Gene Simmons ja einen Cop gekillt hat, kann er ihm ja ein Auge rausnehmen, damit er durch die Softwareerkennung der Polizei durchkommt und sich in den Polizeicomputer einloggen kann. Um herauszufinden, wer Tom Selleck ist und wo er so lebt und was seine Hobbys sind. Und natürlich sieht er dann auch die... Also die Polizei hat ihre eigene Version von MySpace quasi. Ein sehr frühes MySpace, ja. Ja, und dann sieht er halt, dass er Kinder hat und wo er lebt quasi. Und das merken die Bullen natürlich viel zu spät. Und plötzlich ist dann einfach nur, dann sieht man dann eben halt das Bild von Tom Selleck's Sohn. Und dann, ja, wissen sie eigentlich schon, was los ist. Ja, ja, und er geht halt sofort nach Hause, weil er denkt, oh mein Gott, er weiß jetzt von Lois und meinem Kind. Und das ist halt meiner Meinung nach die enttäuschendste Stelle, weil du denkst halt, nach diesem ganzen Gelaber mit den Chips und den Killerrobotern und Lois könnte ja böse werden, es wird angeteased, dass Gene Simmons den fucking Roboter umprogrammiert. Und er macht es nicht. Er zerstört den Roboter einfach und das war's. Lois taucht nicht mehr auf. Das Schönste ist, als sie dann da wieder in der Wohnung sind, liegt sie eben halt auf dem Boden. Also Lois liegt auf dem Boden. Und anstatt, ne, er versucht dann natürlich Informationen aus ihr rauszubekommen. Das ist der schönste Satz ist, sie hat viel Hydraulikflüssigkeit verloren. Weil da, es wird so symbolisiert, dass Menschen Blut verlieren und Roboter Hydraulikflüssigkeit verlieren. Ja. Ich war völlig geschockt von der Szene, weil ich dachte, okay, der kommt jetzt nach Hause und sein eigener Hausroboter, also da wartet eine Todesfalle auf den und fängt an, ihn zu beschießen. Nope. Du hast das auch gedacht, ja, oder? Ich meine, das war das einzig Logische. Das wäre das einzig Logische gewesen, aber man wurde enttäuscht, ja. Ja, das Ding ist, wir haben Lois. Lois ist im Grunde der sympathischste Charakter in dem Film. Ich bleibe dabei. Und dann stirbt sie so ein Lieb. Was soll das? Warum ist der Charakter überhaupt eingeführt worden? Einfach nur zu zeigen, wir können Roboter laufen lassen, rollen lassen. Hashtag pray for Lois. Also, rest in peace. RIP. Kommen Roboter in den Himmel? Ich sag, Lois ist in den Himmel gekommen. Im Jenseits der Bildschirmschoner. Jenseits der Donnerkuppel. Zwei Roboter gehen rein, einer kommt raus. Ja, auf jeden Fall. Das Kind ist weg. Da haben wir unsere Damsel in Distress. Distress. Und ja, dann macht Gene Simmons ruft an. Er ruft bei ihm zu Hause an, ne? Und sagt, du willst dein Kind haben, dann komm und hol ihn dir doch. Und das ist das große Finale. Und was für ein Finale, ja, nicht wahr, Huli? Ich habe mich schon fast an Darkman erinnert gefühlt, denn sie... Good one, good one. Sie sind nämlich auf einer Baustelle, auf einem Gebäude und wir erinnern uns. Natürlich auf einer ganz hohen Etage, genau, weil Tom Selleck ja Höhenangst hat. Höhenangst und er ist, Luther wartet natürlich ganz oben mit seinem Sohn und er hat ihm quasi eine Falle gestellt, denn es kommt zum, ne, es kommt eben halt jetzt zu diesem Aufeinandertreffen. Ja. Und ne, dann lässt Luther eben halt den Sohn frei. Tom Selleck sagt, geh schon mal runter. Und was Tom Selleck in dem Moment nicht weiß, Luther hat unten ein paar Spinnen so platziert, dass die das erste angreifen, was den Boden berührt. Nicht was den Boden berührt, sondern was aus dem Aufzug genau kommt. So war das. Darum darf Tom Selleck ja auch ungestört in den Aufzug rein und seine Partnerin auch, die ja nachkommt, obwohl Tom Selleck sagt, nee, du kommst nicht mit. Gene Simmons hat gesagt, ich muss alleine gehen, also gehe ich alleine, aber sie findet dann doch noch die Adresse raus aus den Logdaten einer sterbenden Lois und R.I.P. Lois. Und fährt ihm trotzig hinterher, obwohl sie damit seinen fucking Sohn gefährdet. Und sie wird ja quasi auch nicht von den Roboterspinnen erfasst, sondern kann dann quasi das Kind noch last minute retten, nachdem Tom Selleck rausbekommen hat, was Sache ist mit diesem Aufzug. So. Dann ist das doch, warte mal, dann ist ja dann ist irgendwie so, dass er dann die ganze Zeit runter... Also sie wollen halt den Austausch machen, den Rest der Pläne gegen das Kind. Und Gene Simmons hat Tom Selleck voll in der Hand. Und Tom Selleck sagt zu seinem Sohn, du gehst schon mal runter, ich kläre das. Und dann sagt er, hahaha, aber dein Sohn wird gar nicht lebend unten ankommen, weil ich keine Zeugen gebrauchen kann, sagt er. So ein krankes Arschloch. Ja. Und so geht das Finale los, in dem Tom Selleck zwei Drittel der Zeit über nicht gegen Gene Simmons, sondern gegen den Aufzug kämpft. Aber, also, wie man es dann am Ende, ja, ich meine, es ist eigentlich plump aufgelöst, findest du nicht? Also, das dauert ja noch. Ich meine, die Finalszene geht ja ein paar 10 Minuten. Also, die Partnerin kommt. Tom Selleck schreit halt dem Kind runter, steig nicht aus, du darfst nicht aus dem Aufzug. Und sie schafft es halt den Sohn zu packen, sodass er nicht auf den Boden ankommt und sich auf eine andere Etage zu retten, sodass sie nicht von den Killerrobotern erfasst werden. Und Tom Selleck muss halt die ganze Zeit mit dem Aufzug klarkommen und seiner Höhenangst, weil er versucht, sich auf eine andere Etage zu retten, nachdem Gene Simmons ihn verarscht hat und auf ihn schießt. Und Gene Simmons schickt erstmal seine Killerspinnen hinterher, die total unnütz sind. Und da hast du halt so eine 10-minütige Action-Sequenz, wo Tom Selleck im Aufzug ab und ab fährt und obwohl er Höhenangst hat, ohohoho, und sich dieser Spinnen entledigen muss. Es ist... Also... Bis er dann wieder auf der Etage ankommt, wo er angefangen hat und Gene Simmons schon so creepy lächelnd am Aufzug steht und ich sag mal so, es war klar, wie Gene Simmons drauf geht. Ja, ja, ja. Es hat sich angekündigt. Die können halt nicht diese Plot-Device einbauen. Wer zuerst mit dem Aufzug unten ankommt, wird von den Spinnen angegriffen. Tom Selleck schafft es halt, last minute den Aufzug zu betätigen und Gene Simmons hinterher zu schmeißen. Und ja, Gene. Ja. Vor allem, Gene Simmons versucht ja Tom Selleck konsequent zu betrügen. Vorher, als das mit dem Kind ist. Und als Tom Selleck das Kind retten kann, beziehungsweise seine Partnerin, ist Gene Simmons legit angepisst. Er schreit Tom Selleck an, weil er seinen Sohn gerettet hat. Ah, was fällt dir ein, dich nicht verarschen zu lassen? Was soll das? Aber Gene Simmons ist das Beste an diesem Film. Wir haben es jetzt schon gespoilert, er wird halt mit dem Aufzug runtergeschickt und kommt unten an und seine eigenen Spinnen gehen auf ihn los. Sehr obvious war. Und stechen ihm überall in den Körper die Säure rein. Aber. Stimmt, da fehlt ein Detail. Huli. Sie explodieren nicht. Sie explodieren. Ja, das auch. Und vor allem Tom Selleck geht ja runter und du denkst ja, ja, okay, let's wrap it up, wir sind fertig, das war's. Guckt aber noch letzten Moment nach Gene Simmons. Stimmt, der kriegt dann, stimmt. Dann war da nochmal so. Und dann kommt dieser Film mit dem randomsten Jumpscare aller Zeiten um die Ecke. Man denkt, Gene Simmons ist tot, nein, er rafft sich nochmal auf und schreit einfach. Und da hat er wirklich den übertriebensten Gesichtsausdruck des ganzen Films auf. Also, ne? Das letzte Loch. Ah! Das ist so Gene Simmons nochmal richtig am Rad drehen. So von wegen. So, Leute. Ich sterbe nicht, ohne hier eine letzte Wahnsinns-Performance abzuliefern. Da haben sie nochmal alles in die Waagschale geschmissen für diesen einen Moment. Und das alles. Für diesen einen Moment. Gene Simmons ist das Auto. Okay, das war sehr random. Ja, aber pass auf zu diesem Film. Der ist ja auch random. Ja, und im Grunde war es das dann. Es ist egal, dass Lois tot ist, weil Tom Selleck kommt ja mit der Partnerin zusammen. Wollen wir noch was zum letzten Dialog? Also Gene Simmons muss nicht nochmal getötet werden. Der springt nur auf und sagt, und stirbt dann doch. das ist tatsächlich... Ich fand, das war das übelste Jumpscare-Ende seit dem originalen Freitag der 13. mit dem Boot. Ja. Das hat mich ähnlich übel erwischt. Also dieser Jumpscare, der kam sehr unerwartet, muss ich zugeben, weil das Vor allem der Film heißt Runaway, Spinnen des Todes. Es ist ein reiner Sci-Fi-Action-Film bislang. In den letzten 5 Minuten haut die dann sowas raus. Ohne Erklärung. Man weiß nicht, wie Gene Simmons die Scheiße überlebt hat. Zumindest für die 2 Sekunden. Und er macht auch das Ding mit der Zunge, oder? Ja, so Das ist Gene Simmons, er muss die Zunge zeigen. Also dieser Film, ne? Ich meine, ich mag ihn aufgrund seiner Cheesiness. Der letzte Dialog. Pass auf. Tom Selleck fragt: Kannst du kochen? Und die Partnerin antwortet: Probier mich aus. Und damit endet der Film. Stimmt. Nochmal random Sexismus hinterher. Hauptsache, die Olle kann kochen und den Roboter ersetzen. Alle schon wie so im Kinosaal haben sich gedacht, so, oh, das ist doch mal ein Ende nach meinem Geschmack. Ah, oh, das sind die 80er, das sind die 80er. Aber ich muss sagen, ich mag diesen Film, weil er eben halt so dieses, ich meine, er fängt das eben halt auf, eben halt diese Cheesiness mit eben halt der Roboter-Thematik aufzubauen. Er macht es nicht gut, gebe ich zu, aber ich mag einfach, weil der Film hat so eine gewisse Atmosphäre, die er einfängt, muss ich schon zugeben. Der Film ist so scheiße doof. Ja, ich mag ihn aber irgendwie. Also, das Ding ist, über die Michael Crichton-Schiene kann ich ihn nicht empfehlen. Das ist kein Westworld. Das ist absolut kein Westworld. Es ist jenseits von Westworld. Aber das Ding ist, ich würde ihn weiterempfehlen, einfach weil dieser Film so kacke, bad shit und doof ist. Er passt halt so wunderschön in diese Zeit rein, so von all seinen Dialogen, von der Cheesiness. Gene Simmons hat eine Raketenpistole. Wie geil ist das denn? Das Ding hätte es als Prop in jedes Kiss-Konzert der folgenden 20 Jahre schaffen müssen. Oder? Also wie gesagt, fette Empfehlung von mir. Ich hätte nicht gedacht, dass der Film so eine Trash-Gold-Grube wird. Ich werde ihn irgendwann 100% wiedersehen müssen, weil und zwar allein wegen Gene Simmons. Man muss sagen, in diesem Film hat auch zum Beispiel Alan Hall mit an den Effekten mitgewirkt und den werdet ihr kennen, unter anderem, wenn ihr Fluch der Karibik 2 gesehen habt, Fluch der Karibik 3 oder auch so Sachen wie Contact oder tatsächlich Konstantin, da war der auch mit involviert und das du verarschst mich. Wenn ihr diese Effekte kennt, das ist meilenweit davon entfernt. Wir machen uns den ganzen Anfang über das Budget und die Effekte witzig und dann haust du zum Ende hin diese Bombe raus. Ich wollte sie gegen Ende hin noch platzen lassen. Ich habe auch noch eine Bombe, die ich platzen lassen will. Und zwar muss ich mit dir eine kleine Kurzreise machen nach Rumänien. Wenn ich an Rumänien denke, Osteuropa, dann denke ich an Filme von Steven Seagal. Pass auf. Du kannst dir die Scheiße nicht ausdenken. Rumänien war ja Teil des Ostblocks. Und somit hatte Rumänien eine schlimme Diktatur unter Nicolae Ceausescu. Ceausescu? Auf jeden Fall ganz bekannter, brutaler Diktator. Dem auch der Prozess gemacht worden ist 1989 wegen seiner Menschenrechtsvergehen. Echt, ja. Runaway war sein Lieblingsfilm. Kein Scheiß. Der Nicola Ceaușescu war absoluter Fan von Runaway. Und als ihm der Prozess gemacht worden ist, ist quasi on record gegangen, also es ist festgehalten worden, dass er mehrfach Rand die Worte Tom Selleck und Jack Ramsey von sich gegeben hat. Das kann man sich nicht ausdenken, ey. Das setzt diesem fucking Film die Krone auf. Also, dieser Film hat aufgrund dieser ganzen Fakten tatsächlich seine Existenzberechtigung. Man kann nicht oft von einem Film behaupten, dass es der Lieblingsfilm eines rumänischen Diktators ist. Ich glaube, er hat sich... Stell dir mal vor, die machen dir den Prozess. Du verstehst kein Wort. Hörst du, dass sie Englisch reden? Tom Selleck, Jack Ramsey. Ich glaube, er war dann wohl sehr begeistert von der Performance von... Was ging im Ostblock ab? Oder vielleicht war das der einzige Film, den er irgendwie zugespielt bekommen hat. Man weiß es nicht. Also man weiß ja von Kim Jong-il, dass er riesengroßer Filmfan war und sich heimlich die ganzen US-Filme importieren lassen hat. Aber irgendwie ist der rumänische Diktator ausgerechnet an diesen Film geraten. Und war derart vernarrt in ihm, dass er in seiner finalen Gerichtsverhandlung noch nicht aufhören konnte, über diesen scheiß Film zu reden. Also ich finde, sie hätten Tom Selleck wirklich in die Gerichtsverhandlung dazu holen sollen. Als Zeuge können sie ihre Performance bezeugen. Nee, als Henker. Einfach so, komm, weißt du was, du Arschloch, wir müssen dich leider umbringen, aber du kriegst Tom Selleck. Unfassbar. Da, da, da, da, da, da. Unfassbar. Das ist doch mal ein Fun Fact, oder? Unfassbar. Alter Schwede. Wir konnten. Ich frage mich, ob das jetzt ein Kultfilm in Rumänien ist, der dort noch regelmäßig in der Glotze läuft. Also, so wie bei uns einmal im Jahr Star Wars oder Dirty Dancing laufen muss, bei denen ist es dann Runaway. Wie geil wäre das? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Oh, dieser Film ist so bescheuert, aber so herausragend witzig. Ich bereue es nicht, dass wir den geguckt haben, statt Höllenflug bis ans Ende der Welt. Ich glaube, wir werden uns in nächster Zeit noch mehr solche Filme raussuchen, denn auch wenn sie kein hohes Rating auf der IMDb bekommen, sie haben einen gewissen Kultstatus aufgrund solcher Sachen, weil es ist einfach, wie er schon gemerkt hat, diese Random-Szenen, dieses Overacting, es macht schon, es unterhält, sagen wir mal. Also es ist kein Meisterwerk der Filmunterhaltung, aber es unterhält und solche Filme soll es auch geben. Und denk dran, Hooliween steht vor der Tür. Ja, siehst du, was ich gemacht habe? Hooliween? Aha. Und da kann ich dir sagen, da habe ich auch schon was Dämliches für dich rausgraben können. Es ist nicht The Dentist 2, aber es bleibt medizinisch.